Hallo und herzlich willkommen zum Endjahrescast von Kaboom! Junge, der meist erwartete Cast. Nicht nur von mir, sondern auch von meinen zwei Kollegen, die hier bei mir sind. Und einmal ist das wie immer der gute Markus. Endlich qualitätsmöglich guter Markus. Hi. Jesus Christ, der klingt so gut. Und einmal der gute Jürgen. Hey Jürgen. Servus. Ah, freut, hab dich auch gefreut auf den Endesjahrescast. Das ist so, seit letztem Jahr freue ich das mich. Das ist so dieses Licht am Ende des Tunnels im Einzelhandel für mich gewesen. Für mich eher dieses, was hat Stefan dieses Jahr wohl wieder auf Top 1 und Flop 1? Das sowieso. Das wird großartig. Das ist so. Das wird wie immer jedes Jahr so, bam, in dein Gesicht, nicht erwartet. Weil ich absolut unpredictable bin, das finde ich sehr, sehr gut. Wir tun diesen Cast in zwei Teile aufteilen. Letztes Jahr haben wir das alles in einem Cast gemacht, deswegen ging der auch scheiß lang. Dieses Mal tun wir das in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist Spiele, die wir durchgespielt haben dieses Jahr, minus der Games, die auf unseren Listen sind, weil sonst wäre das Surprise, Surprise, deswegen lassen wir das. Und wir werden auch gleich noch die Games erwähnen, die wir als Honorable Mentions hatten. Und dieses Jahr ist mal wieder, also dieses Jahr war, glaube ich, auch das beste Videospieljahr aller Zeiten. Es war einfach insane. Es war einfach in fucking sane. Und wir müssen das Jahr eigentlich dann noch bis eigentlich fast ins Mitte nächsten Jahres ziehen, bei dem, was alles schon wieder angekündigt wurde. Ja, es hört ja nicht auf. Es bleedet ja direkt ins neue Jahr über. Es ist ja, der absolute vor allem, weil ich noch gefühlt 20 Spiele von diesem Jahr übrig habe, die ich noch spielen muss. Ja, und ich muss eigentlich noch Spiele kaufen, weil ich habe unseren Jahresbeginn-Cast mit was wir kaufen wollen nochmal angehört. Und ich habe irgendwie gefühlt nur die Hälfte von dem, was ich vorhatte, gekauft. Der Jahreskauf-Cast ist auch so geil gewesen eigentlich. Wenn du dir den anhörst, dann denkst du so, ja, komm, den Scheiß kaufe ich eh nicht. Und dann sehe ich eine Woche später, hab's gekauft. Wenn ich nur dran denke, wie wir über Baldur's Gate 3 am Anfang des Jahres geredet haben, das kommt eh nicht raus. Und ja, meine, genau. Ja, okay, entweder, ja, das kommt nicht raus, oder ja, da komme ich eh nicht zu. Ja, genau, der helle Wahnsinn einfach nur. Also dieses Jahr war der absolute Hammer. Leider muss man tatsächlich sagen, es war zwar ein sehr, sehr gutes Spielejahr für uns Videospieler, für die Spieleindustrie dagegen war es ein Scheißjahr. Es das gab vielleicht unglaublich viele Leute, was es je gegeben hat. Ja, es gab unglaublich viele Leute, die leider entlassen wurden, vor allem vor die Feiertage. Es gab Firmen, die aufgelöst wurden. Es waren nicht nur ein paar, es waren ja lächerlich viele, die einfach die Tore schließen müssen. Es gibt eine Seite, ich glaube, Leute, die in der Videospieleindustrie entlassen wurden, gibt es eine Seite, da ist die Zahl, ich glaube, bei 10.000, 12.000, 13.000, irgendwie sowas. Ist es, ja, ist die nicht am Anfang dieses Monats nochmal nach oben gegangen, weil da gab es ja schon wieder zwei, drei Videospiel-Publisher, die bekannt gegeben haben, dass jetzt ab Anfang nächsten Jahres Leute entlassen. Und ja, da kriegen leider sie die Kündigung pünktlich zu Weihnachten. Es ist zum Kotzen. Was aber sogar man muss tatsächlich sagen, ja, es war nicht nur Blizzard, es ist im Prinzip jede Firma. Blizzard hat nur ihren CEO gewechselt, Gott sei Dank. Back to the hell with you. Die haben dort gespart, wo es echt Geld kostet. Ja, trotzdem kriegt er vermutlich eine ekelhafte Abfindung. Dennoch, wir sind hier, um Videospiele zu zelebrieren. Auch wenn wir das ganz kurz erwähnen müssen, dass es natürlich richtig scheiße ist für die Industrie selber, dass so viele großartige Games dieses Jahr rausgekommen sind, die unglaubliche Kohle gemacht haben und trotzdem aus irgendeinem bescheuerten, dummen Grund irgendwelche Anzugträger meinten, ja, aber ihr wollt mehr Geld, haben dann halt einfach Leute entlassen. Das ist sehr, sehr schade. Wieso seid ihr nicht aber noch erfolgreicher? Ihr seid gefeuert. Ja, es, aber die es um halt Geld, so. Wen können wir entlassen? Genau. Und das Geld spare ich mir, weil wir müssen Kosten sparen. Richtig, das ist leider tatsächlich so. Dennoch, wir sind hier, um Videospiele zu zelebrieren. Dieses Jahr haben wir auch wieder eine Liste gemacht mit den Games, die wir durchgespielt haben, so wie das jetzt vermutlich auch fortführen werden. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Nein! Du? Dank euch habe ich dieses Jahr so viele Spiele wie in meiner ganzen Gaming-Geschichte noch. Ja, ich auch hier. Nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe 48 Spiele durchgespielt dieses Jahr. Jesus. Ja, bei mir ist jetzt immerhin 30. Ja, so viel habe ich auch noch nie geschafft. Also bei mir sind Stand jetzt 49 und ich werde nur noch die 50 erreichen. Letztes Jahr waren es 38. Letztes Jahr waren es halt 38. 38, ich hab's ja selbst gezählt. Letztes Jahr war ich bei knapp 20 Spielen. Ja, ich auch. 21 oder 22 also. Letztes Jahr. Also ich musste es natürlich wieder übertragen. Ich frage mich nicht, wie ich es geschafft habe. Nee, ich finde es halt nur großartig, wie wir uns gegenseitig dazu anspornen, mehr zu zocken. Das ist fantastisch. Ja, das war Schöne dieses ist ja auch, verfluchte Handy, das nie aufgehört zu klingeln. Immer wenn du so in dein Tief reingerutscht bist. Ah, ich habe ein Spiel durchgespielt, ich habe keinen Bock mehr auf zocken. Bling! Oh, die Jungs haben auch schon wieder was durchgespielt. Okay, ich habe eigentlich voll Bock, dieses Spiel zu spielen. Es war ja auch kein Zwang, fand ich. Es war eher ein... Nee, absolut nicht. Diese Luftlücke, die immer entsteht, die ist gekontert worden durch... Okay, auf welches Spiel habe ich als nächstes Bock? Oder natürlich auch generell krasse Games. Das ja, kam noch Fall. Dazu. Also ich glaube, es stehen auch sehr viele aktuelle Titel drauf, von denen ich glaube ich auch einige aussparen muss. Die aktuellen habe ich halt weggelassen, weil... Ja, ich werde sie ja auch aussparen, weil ansonsten lobe ich sie jetzt hier und dann kann jeder schon einschätzen, wo sie dann bei Top oder Flop landen. Ja, Flop würde man raushören. Wie ich gesagt habe, das heißt, wir werden die ja, vor allem besprechen wir die Spiele sonst doppelt gemoppelt, das wäre ja auch blöd. Richtig, und das wäre blödsinnig, genau. Wer möchte mit seiner Liste anfangen, für dieses Jahr, die er durchgespielt hat? Weil das ist nämlich der erste Teil des Casts. Ja, ich habe die kürzeste, also fange ich einfach an. Dann würde ich sagen, fängst du mit an. Hervorragend. Das erste Spiel habe ich tatsächlich direkt am 1.1. durchgespielt. Oh, nice. Und das war Evoland 1. Oh, dieses schöne kleine klassische Indie-Spiel, wo man so eine kleine Zeitreise durch die Videospiele unternimmt. Da, wo du im Pixel-Look anfängst, ja, genau. Und in 3D endest. Im Pixel-Look ohne Ton und da machst du die erste Kiste auf. Hey, du hast Sound entdeckt. Hey, du hast Schrittgeräusche entdeckt. Ja. Hey, du hast 16-Bit entdeckt. Der erste war noch richtig. Und das geht noch so weit, dass du ja dann später so das Final Fantasy-Kampfsystem findest und dann findest du das beste Schwert des Spiels. Oh, das hat einen alten, berühmten Helden gehört. Und es ist einfach das Bastardschwert von Cloud. Ja, das payt sehr, sehr, sehr viel Hommage. Das habe ich auch gehört. Das kann aber sehr, sehr gut sein. Das stimmt. Ja, vor allem, es ist voll kurz. Es geht nur 2-3 Stunden oder so. Das kann man voll entspannt mal durchzocken. Ja. Dann kam ja der Gameboy-Emulator endlich auf die Switch. Und da begab es sich eines Abends, dass ich mit Stefan im Discord saß und Mario Land 6 Golden Coins und Kirby's Dream Land direkt hintereinander weggedaddelt habe. Ach, das gute Kirby's Dream Land. Vor allem die Musik ist ein Traum. Ja? Ach, die Musik ist der Hammer. Und Mario 6 Golden Coins steht denen nichts nach. Es ist nach wie vor eins meiner allerliebsten Mario-Spiele. Ich liebe es einfach auch durch die etwas freie Struktur, dass man sich selber die Welten aussuchen kann, die man zuerst spielen möchte. Die auch total abwechslungsreich sind. Also ich finde es total großartig. Und wie gesagt, Kirby ist Kirby. Kirby ist Kirby, richtig. Kirby ist Kirby. Dann das gute alte Shovel Knight. Hatte ich mal wieder mega Bock drauf gehabt. Hab ich nie gespielt. Apropos guter Soundtrack. Auch noch nie gespielt. Shovel Knight hat so im Indie-Bereich mit dem besten Soundtrack, den ich je gehört habe. Habe ich nie gespielt, weil es mich. Das ist eine Art Metroidvania-Jumper. Nein, es ist gar kein Metroidvania. Es ist quasi Mega Man, nur halt mit einem Schaufelritter. Du gehst wirklich nach und nach in alle Level und besiegst halt nicht die Robot Master, sondern die gegnerischen Ritter. Und das Gameplay ist halt so eine Mischung aus DuckTales, weil du ja wie der Pogo-Stick von Onkel Dagobert rumhüpfen kannst auf den Gegnern und du kannst halt zuschlagen und schaufeln. Nee, es ist wirklich cool. Es wird zum Schluss auch richtig schön knackig. Ich bin, glaube ich, insgesamt 32 Mal gestorben oder so. War ein gutes Spiel, war aber wirklich... Wenn man mal 4 Stunden Zeit hat, kann man sich da mal hinpacken. Danach hatte ich mal wieder Bock auf Dark Souls gehabt. Und selbstverständlich. Einfach mal so Dark Souls durchziehen, ne, klar. Das macht er, das dauert bei ihm nicht mal lange. Nee, ich habe Dark Souls Remastered mal wieder angeschmissen und es in 9 Stunden ganz casual durchgespielt. Ganz casual? Ja, für mich. Ich finde es klasse, wie du es ausdrückst. Nein, das ist... Ich sag ja immer, wenn man das Spiel erstmal kennt, ist es nicht mehr so schwer. Es sind die ersten 2-3 Runs, die einen die Nerven rauben. Danach geht's voll klar. Aber es ist halt... Sagt er, als würde er eine Vorspeise essen. Nein, frag mal jeden Dark Souls-Spieler. Es ist halt wirklich so. Der erste Run ist wirklich ein Albtraum. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Spiele sind sackschwer. Warte, keine Ahnung, was du tust. Und ich hasse diese Dark Souls-Snobs, die sagen, weißt du, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Das sagen die, die das schon 100 Mal durchgespielt haben und jeden Pixel auswendig kennen. Die dann Tipps geben, die eine Qualitätsgüte haben von, ja, du musst ja einfach nur besser werden. Ja, genau, get good. Get good. Das ist so der Klassiker. Oder es ist so, ja, ich schaff's nicht, der zieht immer voll viel ab. Ich so, ja, dann lass dich halt nicht treffen. Ist so, nein, es ist so, wenn du dich reingebissen hast, gehörst du zu den besten Spielen. Aber wenn es dir zu schwer ist, dann lass es halt bleiben, ist doch gar kein Thema. Und danach habe ich dann direkt, weil ich voll im Flow war, noch Dark Souls 3 durchgespielt in knapp 12 Stunden. Oh. War auch ein gutes Game. Das war auswärtig. Da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, anderthalb bis zwei Jahre gebraucht. Wie es Dark Souls habe ich nie angefangen. Ich kenne nur Bloodborne und Elden Ring. Ja, es sind ja auch geile Games. Ja, auf jeden Fall. Und da Dark Souls 3 ist es einfach so, es ist das Beste auf der Souls-Reihe eigentlich. Das stimmt. Weil das Trinken unter anderem von den Flasken nicht 100 Jahre braucht, gefühlt. Ja, deshalb habe ich den zweiten nicht nachgeholt nochmal. Aber hat es eine gute zusammenhängende Story, die du nicht suchen musst? Dark Souls hat keine zusammenhängende Story, hast du noch nie gehabt. Die musst du wirklich selbst zusammenpuzzeln. Also es ist, um ein ganz schnelles Beispiel zu nennen, du triffst einen NPC die ganze Zeit immer wieder auf deiner Reise, der eine sehr außergewöhnliche Rüstung trägt. Und irgendwann, wenn du das Spiel erkundest, findest du auf einmal seine Rüstung. Und wenn du halt nicht weiter drüber nachdenkst, denkst du, ich habe ja nur seine Rüstung gefunden, cool. Aber wenn du darüber nachdenkst, wo du sie gefunden hast, und denkst du, ich bin da oben die Balustrade langgelaufen, da musst du langlaufen, wenn du das Spiel schaffen willst. Das heißt, er ist auch hier langgelaufen und muss hier runtergefallen sein. Mhm. Und sowas musst du ja selber zusammenpuzzeln. Okay. Wenn du mehr über Dark Souls und From Software Games wissen willst, kannst du dir demnächst den From Software Cast anhören, den ich demnächst draufladen werde. Yes! Den ich auch mit Jürgen aufgenommen habe. Ja, mit wem auch sonst. Richtig, mit wem sonst? Aber mit demjenigen, der nach Story in Dark Souls fragt. Genau. Nee, es ist halt, es hat eine sehr gute Lore, keine gute Geschichte. Ja, das stimmt. Ganz einfach. Danach kam dann für mich wieder ein schönes Indie-Spiel, nämlich Deedlit in Wonder Labyrinth. Was ist das? Das ist tatsächlich ein 2D Metroidvania. Im Universum von Record of Lodoss War. Das Ding war das, okay. Genau, ja. Du spielst halt Deedlit, die Elfenfreundin des Protagonisten des Anime. Mhm. Warum man sie spielt, jetzt ohne den Anime zu spoilern, aber es spielt halt einfach nach dem Anime. Ja. Das ist eine Elfin, die lebt noch. Ja, genau. Und man erlebt halt einfach ein sehr, sehr cooles Metroidvania mit sehr, sehr, sehr, sehr knackigen Kämpfen. Aber es ist halt wirklich, wirklich gut. Es ist schnell gepaced. Es wird nie langweilig, weil es geht immer voran. Es ist halt wirklich gut, vor allem wenn man jetzt sowas wie Symphony of the Night oder sowas mag, weil es davon ganz klar inspiriert ist. Also kann man echt machen. Und selbst ich als Metroidvania-Noob habe da 8-9 Stunden nur für gebraucht. Okay. Danach ganz casual meinen Nachmittag Mario 64 durchgespielt. Nein, ich hatte einfach Bock drauf gehabt. Es ist so, ich habe mal wieder Bock auf einen Jump'n'Run. Mario 64 hat mich da ganz keck angelächelt. Und da habe ich es mal wieder angeschmissen und ich habe gemerkt, ich brauche nur 4 Stunden, um es durchzuspielen. Das habe ich tatsächlich mal angefangen gehabt, aber ich bin kein... Ich hatte irgendwie nach einer ganz kurzen Zeit schon keinen Bock mehr, die Münzen zu sammeln. Dann gesagt, du brauchst eigentlich 80 Münzen oder so. Man darf ja auch dabei nicht vergessen, es ist so... Alle, die so sagen, es ist das perfekte Spiel, es spielt sich so toll, bla bla bla, das sind alles Leute, die da auch eine gewisse Nostalgie für haben. Die wie ich damit aufgewachsen sind und die Flaws vom Spiel dann auch nicht unbedingt sehen wollen. Ja. Weil das Spiel ist gut, es ist auch eigentlich hervorragend gealtert, aber es ist halt nicht perfekt. Aber es ist lange nicht so perfekt, wie die Leute gerne tun möchten. Absolut richtig. Aber ich liebe es und ich hatte mal wieder Bock drauf. Ja, warum nicht? Danach war es dann ganz kurz vor Mai und ich hatte natürlich dann mal Lust, mich ein bisschen auf Tears of the Kingdom vorzubereiten und habe dann Breath of the Wild mal wieder reingeschmissen. den Spielstand, wo ich kurz vorm Finale stand und hab's dann einfach so das Finale gespielt. Nice. Und das hatte Bock gemacht, vor allem, weil ich erstmal wieder 10, 20 Stunden erstmal wieder in der Welt unterwegs war, weil du spielst Breath of the Wild nicht einfach mal kurz. Nee. Nicht mal schnell durch, vom ersten Turm direkt zum Boss fliegen. Ja, es ist, geht schon. Ja, das ist mir aber zu anstrengend, persönlich. Das geht schon, das ist nur anstrengend, richtig. Dann kam sehr random, wahrscheinlich auch für euch, Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Ah, das Random Game der Liste, alles klar. Das absolute Random Game. Weil ich habe mir so gedacht, das ist so. Ich wollte, das klingt jetzt blöd, aber ich wollte einfach ein Spiel durchspielen. Einfach tatsächlich auch für die Liste. Und ich habe so gedacht, was nehmen wir denn jetzt? Und ich hatte das Spiel irgendwann angefangen, als es rauskam. Und es war gar, ich hatte es nicht so schlecht in Erinnerung, hatte nur keine Zeit. Und dann habe ich mich halt ein, zwei Abende hingesetzt und habe es durchgespielt. Es ist phänomenal gut inszeniert, wenn man den Anime mag. Die Steuerung von das Kampfsystem geht voll klar. Ist halt ein 3D-Arena-Klopper, wie es viele gibt. Aber der Soundtrack ist halt drin. Und der Soundtrack ist halt einfach nur fantastisch. Und dann habe ich es halt einfach mal durchgezogen gehabt. Ja, warum nicht? Dann habe ich endlich, was ich letztes Jahr ja angefangen hatte, Kirby und das Vergessene Land durchgespielt. Ja, wurde ja auch Zeit. Wunderschön, abwechslungsreich, gefühlt war kein Level wie das andere. Sehr kreativ. Das Einzige, was man dem Spiel halt anlassen könnte, wenn man wollte, ist, dass es, weil es Kirby ist, halt nicht besonders schwer ist. Ja, aber. Aber der Stil und alles andere macht das halt eine Million Mal wett. Es ist. Hätte ich es letztes Jahr durchgespielt, wäre es auch weit oben auf meiner Top-Liste gelandet. Also so ist es nicht. Es ist immer noch Kirby. Ja. Und es ist halt, nur weil es nicht schwer ist, heißt es ja nicht, dass es kein tolles Spiel sein kann. Genau. Es ist Kirby, es muss gut sein. Aber es ist Nostalgiker. kann ich absolut verstehen. Dann habe ich mal wieder, wie jedes Jahr, mir KOTOR geschnappt und durchgespielt. Weil ein Jahr ohne KOTOR gibt es bei mir nicht. Oh, du bringst mich gerade noch auf eine Idee, Jürgen. Auf gut oder auf böse durchgespielt? Müsste gut gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, okay, ich muss das nochmal auf böse durchspielen. Ich habe es noch nicht auf böse durchgespielt. Nur auf gut. Nee, ich habe einfach meinen ganz normalen. Ich spiele ja eigentlich eher auf der guten als auf der bösen Seite das Spiel durch. Mhm. Einfach weil es mehr meiner eigenen Persönlichkeit entspricht. Ja, und das auf jeden Fall. Das ist wie mit Mass Effect. Ich spiele das auch lieber gut durch. Als ja, böse. Richtig. Und dementsprechend aber, wie gesagt, ein Jahr ohne KOTOR, ohne mich. Das finde ich eine sehr gute Regel. Ja, das stimmt. So, wenn wir jetzt noch ausklammern, was dieses Jahr rausgekommen ist und auf meiner Liste steht, bleibt dann nur noch das Spiel, mit dem ich das Jahr mehr oder weniger abgeschlossen habe. Und zwar, habe ich ganz vergessen, Slapstick Beats 2, weil das ist einer meiner Honorable Mentions. Hm. Also hier das Bud Spencer Terence Hill Sidescroll Beat'em Up hat einen zweiten Teil bekommen, mit überraschend. Mit einer überzeugenden Sprachausgabe. Ja, also du hast den Sprecher von Carter Carlo, Thilo Schmitz, als Bud Spencer, und der ist voll in der Rolle aufgegangen. Der ist voll in der Rolle aufgegangen. Absolut gut. Als hätte der das schon immer gemacht. War ganz, ganz fantastisch. Und dann hast du Dennis Schmidt-Voss, den Sprecher von Deadpool, der dann Terence Hill gesprochen hat. Der spricht auch so gut wie alles irgendwie gefühlt. Ja, aber hat er auch überzeugend gut gemacht, auch wenn du Thomas Danneberg natürlich nicht ersetzen kannst. Ja, absolut nicht, aber er hat aufgehört. Ja, ich weiß. Aber meine Güte, er hat es fantastisch gemacht. Also die Sprachausgabe hat richtig Spaß gemacht. Wie beim ersten Teil haben sie die Original-Film-Soundtracks dabei gehabt. Und dadurch ist es atmosphärisch lustig. Aber nicht gut genug, um auf meine Top-Liste zu kommen, tatsächlich. Okay. Weil es halt das Problem hat, dass immer eine Welle zu viel mit zu vielen Gegnern diesmal kam und dann hat es mir weniger Spaß gemacht dadurch. Gut, noch eins? Genau. Das Spiel, mit dem ich das Jahr dann mehr oder weniger abgeschlossen habe, war dann Dragon Age Origins. Weil ich einfach mega Bock hatte, nach Baldur's Gate noch ein CRPG zu spielen. Ich habe ja durch Baldur's Gate gelernt, dass das Genre CRPG heißt. Und Und irgendwie so, nachdem ich KOTOR ja schon gespielt hatte, habe ich mir gesagt, komm, nimmst dir doch nochmal Dragon Age Origins. Und ich finde, es hat kein Deut von seinen Charme verloren nach all den Jahren. Nein, das Einzige, was ich jetzt sagen muss bei Dragon Age, ist es immer noch verdammt gut. Das Einzige, was ich nur stört, ist, die Kämpfe dauern 30 Jahre. Ja, das stimmt allerdings. Es ist so, das Kampfsystem ist inzwischen ein bisschen clunky, aber... Jeder Kampf dauert gefühlt 90 Minuten pro Fight, da wo es vielleicht 2 Minuten sind. Ja, du übertreibst zwar gerade ein bisschen, aber ja. Das Einzige, wo ich dir 100% da recht geben muss, ist halt so das ganze Finale, also die letzten 1-2 Stunden des Spiels, wo du nur noch den Kampf gegen die dunkle Brut hast und dann denkst du, kann es nicht endlich mal vorbei sein? Aber das ist ja ein Yenzi-RPG so. Das ist ja... Hast du es mit den DLCs durch? Hast du es mit den DLCs durch? Nee, nur das Base Game. Weil ich mag Dragon Age Awakening sehr, sehr gerne. Kann ich ja gleich noch mit dazu sagen. Aber ich hatte halt irgendwie, keine Ahnung, nicht den Nerv jetzt dafür gehabt, ehrlich gesagt. Okay. Bei mir ist es so, ich habe Awakening nie gespielt. Ich muss sagen, ich verstehe sehr gut, wenn man die DLCs nicht spielt, weil man kann da auch gefangen genommen werden. In diesen DLCs. Ja, nur weil die Konsolenversion funktioniert im Gegensatz zur PC-Version. lass mich das DLC spielen. Ich finde den Bug. Nein, wie gesagt, ich mag Awakening sehr, sehr gerne. Es erzählt auch eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Ist auch voll, für mich ist es wirklich eigentlich ein 1.5, weil das dauert ja trotzdem noch mal knapp 10, 15 Stunden, glaube ich. Ja. Eigentlich ist es The Story of Enders. Also. Es ist halt jein. Es ist jetzt kein DLC, das du in 3 Stunden beendet hast, weil es nur noch irgendwas hinzufügt. Nee, das ist nochmal eine eigene kleine Geschichte. Enders wird da vorgestellt, aber er wird dann nicht so wichtig, wie er später im zweiten Teil wird. Der ist einfach eigentlich nur einer deiner Companions. Mehr ist er da eigentlich nicht. Ja. Ja, mal schauen, ob ich es mir nochmal anschaue. Auf jeden Fall, Dragon Age hat ja auch nochmal Lust irgendwie tatsächlich. Vielleicht können wir es ja machen, bevor das nächste rauskommt. Bevor wir alle nacheinander mal durchziehen. Wann kommt Dreadwolf raus? Angeblich nächstes Jahr. Angeblich. Dann sollten wir doch in Vorbereitung alle nochmal alle Teile spielen. Da es EA ist, vermutlich Ende 25. Ja, aber ich wäre trotzdem dafür. Vor allem, weil ich Inquisition bis heute nicht durchgespielt habe. Oh, Inquisition war so, Alter, du musst die DLCs dazu spielen. So geil. Ja, ich weiß, das ist so einer der Schandflecke auf meiner Gaming-Laufbahn. Bei Inquisition hatte ich einen Run angefangen, ganz kurz, und zwar im Hardcore-Modus, weil das einzige DLC ist, einzige Achievement ist, was mir noch fehlt, Hardcore-Modus beenden. Jetzt habe ich sehr viele Fragezeichen auf meinem Gesicht, leider sieht man keine Bildübertragung im Podcast. Du sagst, ich habe ein Spiel im Hardcore angefangen. Ja, ich habe das Spiel im Hardcore-Modus angefangen, weil das das einzige Achievement ist, das mir fehlt, um es danach auf Platin zu bringen. Krass. Und das ist nicht leicht. Ich weiß, es ist Hardcore. Nicht einfach. Ich habe einen Vorschlag für dich. Spiel den Herausforderungsmodus von Baldur's Gate 3, dann bist du gut im Training. Nee, bei Baldur's Gate hast du kein rundenbasiertes Kampfsystem, sondern actionbasiertes Kampfsystem. Das ist das Ganze ein bisschen anders. Ja, aber du bist vom Schwierigkeitsgrad trainiert. Das ist allerdings so. Das war deine Liste? Das war jetzt meine Liste, ganz genau. Gut, von den Spielen, die du durchgespielt hast, ohne deine... Ohne meine Top-of-Flop-Liste, ja. Gut. Soll der nächst bessere anfangen oder soll derjenige anfangen mit der größeren Liste? Das darf Jürgen entscheiden. Na, werf doch einfach eine Münze. Wir wollen alle nicht entscheiden. Ja, Markus, okay, da fang du an. Okay, na gut, ich hätte jetzt online gegoogelt, Münze werfen. Ja. okay, jetzt, ich muss nur immer parallel abgleichen meine Liste, was ich nicht erwähnen soll. Aber ich kann zumindest mit den ersten gleich anfangen. Das erste im Jahr, was ich durchgespielt habe, war Resident Evil Village. Mhm. Oh, wie war es? Ich habe so noch nicht angefangen. Ich fand's gut. Ich fand's überraschend gut von dem, was ich erwartet hatte. Ich bin da mit so fast gar keiner Erwartung rein und habe gesagt, okay, ihr könnt mich nur enttäuschen. Und es war überraschend gut. 2 Meter Vampire-Mami. Ja, aber wow. Es war auch der beste Boss. Sind da auch nicht Werwölfe dabei gewesen oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, ja. Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, rückblickend betrachtet, jetzt nach fast einem Jahr, ist mir nur die Vampire-Boss-Lady im Kopf geblieben, weil die anderen waren für mich nicht inszeniert genug. Ja, vor allem, die sind ja aufgetaucht, die sind kurz vorgestellt worden und es hat sich angefühlt wie ein Filler-Folge in One Piece. Ja. Es ist ja, es ist so wie in Teil 7. Teil 7 war ja auch angedacht als Survival-Horror, aber war dann irgendwann ein Shooter und das ist bei dem genauso. Ja, aber du merkst halt, dass dann, es gab zwei Bosse, die wirklich ausgearbeitet waren, für mich zumindest. Das war der in der Hütte, wo du in den Keller runterfährst und die Vampire Lady. Und die anderen vergessenswert. Ich muss hier noch spielen. Ich habe ja auch das DLC dazu geholt, das ist in Season Best. Das muss ich noch durchspielen. Deswegen sage ich nicht genau, was das für Bosse sind, falls es jemand noch nicht gespielt hat. Dann bin ich tatsächlich fertig geworden, auch irgendwann direkt im Januar, Februar, mit einem Spiel, das ewig gedauert hat, weil es einfach typisch Farming-Rollenspiel-Mix ist. Harvestrella. Oh Gott. Das, als ich mich auf die Story mal fokussiert habe und den Bauernhof auf die Seite geschoben habe, war es echt ein gutes Rollenspiel. Ich finde ja schön, dass der Bauernhof eigentlich komplett nebensächlich ist, der Bauernhof. Du kannst ihn komplett links liegen lassen, das Spiel auch so durchspielen. Richtig, aber du kannst natürlich, wenn du sowas wie Rune Factories gewöhnt bist, dann baust du an dem Ding rum und du willst den aufpimpen und hochziehen, weil es dir ja genug Stats gibt, Ressourcen, Verbesserungen. Naja, in Harvestrella war das nicht so. Ich bin Rune Factory geschädigt. Ja, aber auch gehört, das ist ein sehr, sehr schönes Rollenspiel. Gutes Spiel. Ich weiß nur nicht, ich habe gehört, man kann angeblich sogar an der Geschichte ein bisschen was ändern. Je nachdem, welche Quests du wie machst. Ja, ja, du kannst dich, ich glaube am Schluss, dann hast du die Wahl zwischen den Fraktionen oder so. Und du kannst ein True Ending freischalten. Egal, ich habe die Dr. Lady gedatet, also. Ja, es gibt noch ein True Ending, wo meine hochgeschätzte bessere Hälfte sich richtig für reingekniet hat. Nice. Oh. Aber die ist anstrengend. Das ist eins der Spiele, die Carla übrigens dieses Jahr durchgespielt hat. Cool, sehr schön. Freut mich. Und danach, weil ich nicht aus dem Rollenspielfieber rausgekommen bin, habe ich mir tatsächlich, und das habe ich mir nur gekauft, um es mal durchzuspielen, Chrono Cross. Oh. Habe ich mir extra gekauft, weil ich es noch nie durch hatte. Es aber ein saugutes Spiel ist. Das Schöne ist, du kannst es mehrfach anfangen. Du kriegst ja immer verschiedene Begleiter mit, je nachdem, wie du anfängst. Ich habe es mir nebenhin geschrieben. Ich habe 28 Mal angefangen, um die Begleiter zu haben, die ich wollte. Jesus. Diese Dedication. Ja, ich habe erst überlegt, fange ich jetzt mit denen an? Habe 20 Minuten gespielt. Boah, eigentlich finde ich meine Companions hässlich. Das habe ich dann gemacht, bis ich die hatte, die ich wollte. Das ist ein sehr, sehr geiles Rollenspiel. Kann du bist echt der Erste unter den Einzigartigen, Markus. Wieso? Ja, glaub mir, es hat nicht nur er gemacht. Ja, es gibt genug, die das gemacht haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich dasselbe irgendwann getan egal. Hätte. Ja. Es ist ja irgendwann egal, du bekommst die Companions, du verlierst sie auf Grundlage deiner Entscheidungen, die du triffst. Ja, richtig. Oh Gott, es gab da echt schwere Entscheidungen in diesem Spiel. Ich erinnere mich jetzt noch an zwei Entscheidungen, wo ich echt 5 Minuten vor diesem Text stand. Mache ich's oder mache ich's nicht? Das Schöne ist, es ist ja Gott sei Dank endlich gepatcht worden, dass es so wieder auf der Switch als auch auf der PS4. Ja, aber es zeigt ja auch nur, wie gut das Writing ist, wenn du so mit deiner Entscheidung haderst. Ja, und es ist für das Alter, das das Spiel eigentlich hat, super. Ja. Und dann bin ich in der Nostalgie gefangen gewesen und dachte mir, ach, jetzt hast du schon so viele Rollenspiele gespielt. Ah, nee, du kannst deine Strategieskills nicht einfach links liegen lassen. Spiel mal Spellforce. Dann habe ich gleich mit Spellforce 3 angefangen. Hab's irgendwie inhaliert. Das sind keine DLCs, das sind drei einzelne Spiele. Du spielst an jedem Ding 20 bis 30 Stunden. An jedem Teil. Das sind nämlich keine direkten Add-ons. In Brettspiel-Ding würdest du sagen, das ist nochmal ein Base-Game Plus. Du kannst dieses neue Base-Game mit dem alten kombinieren. Aber du brauchst das Alte nicht, um das Neue zu spielen. Weil es eine separate Story hat. Mhm. Du hast einmal Spellforce 3, Dawn of irgendwas gehabt, dann Soul Harvest. Oh Gott, ich habe es geliebt, diesmal meinen Charakter so ein bisschen mit den Spielstand reinzuladen. Das gibt nochmal ein richtig geiles Feeling, wenn du ein bisschen... So haben Add-ons damals funktioniert, liebe Kinder. Und dann Fallen God war ja nochmal ein komplett anderes Game. Da hast du mal ausnahmsweise nicht die Heroes, nicht die Menschen, nicht das Licht gespielt, sondern die Orks. Nice. Und Trolle und oh, voll geil. Ach, ich dachte, du sagst jetzt Batman. Wegen I am the Night. Ich bin Batman. Du spielst nicht das Licht, spielst die Nacht. Spielst Batman. Ja, ich habe so viel Batman Animated Series geguckt in der letzten Zeit. Verzeihung. Drei wirklich gute Games, die ich nacheinander inhaliert habe. Anders kann ich es nicht sagen, weil okay, ich bin mit 20 Stunden Spellforce 3 fertig. Ja, okay, ich kaufe mir das nächste Spiel noch. Oh, ich habe Soul Harvest durch. Ja, eigentlich könnte ich jetzt was anderes anfangen. Und ich gebe es auch zu, es war meine Beschäftigung, um mich nicht mit dem nächsten Spiel zu beschäftigen, das ich dann durchgespielt habe. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kaufst du halt Fallen Gott auch noch. Ich habe alles schon mal durchgespielt und bin trotzdem nicht schneller gewesen. Weil ich wieder alles gemacht habe. Also der Klassiker, pro Run, ich habe es mir aufgeschrieben, bei Spellforce 3 war ich noch am schnellsten mit 15 Stunden. Soul Harvest war ich bei fast 20 Stunden und Fallen Gott habe ich ausgekostet mit 22 Spielstunden. Damn, nicht schlecht. Jo. Und das alles, um mich nur nicht mit dem folgenden Spiel zu beschäftigen, Xenoblade Chronicles 3. Und das nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich ein bisschen Angst hatte nach Xenoblade 2. Ihr kennt die Geschichte, ich und Gacha Games. Ja, ja, du und Gacha Games. Xeno 2, okay, ich muss alle Klingen haben. Max, spiel die Story, ich muss alle Klingen haben. Aber ich muss die Klingen haben. Und das hatte ich echt die Befürchtung, dass mir das in Xeno 3 schon wieder passiert. Aber nee, das ist wieder komplett anders. Das ist komplett anders. Sie haben das Gacha-Element rausgestrichen und eine richtig geile Story reingepackt. Habe ich auch gehört. Ich bin immer noch an Teil 1 dran. Wenn ich den durch habe, danach kann ich endlich mal. Oh, freudig so drauf. Der dritte ist so, so gut. Und so ich habe bei dem Stream schon was gesehen, in dem so, alles ist so geil. Ich habe so Bock auf den Teil. Ich kriege jetzt schon wieder Sabbern, dass ich ihn am liebsten nochmal anfangen würde. Wenn er halt nicht irgendwie 50 Stunden dauert. Das DLC ist übrigens raus, soweit ich weiß. Ich weiß, es müssten jetzt dann, glaube ich, alle DLCs sogar schon draußen sein. Ja, richtig. Das nächste Spiel muss ich überspringen. Da kommen wir später dazu. Dann ein Spiel durchgespielt, wo du gesagt hast, du machst mit mir erst den Cast, wenn ich es durch habe. Und oh mein Gott, ich will es wieder spielen. Ich überlege sogar schon, die Remake-Varianten dann zu kaufen. Last of Us 2. Das Schöne ist, bei Last of Us 2, die Remake-Variante, würde ich einen 10er kosten auf der PS5, weil du die PS4-Version hast. Ja, es kostet als Upgrade nur 10 Euro. Und dachte mir, ja, das werde ich mal spielen. Ja, das ist unbedingt das Spiel, was ein Remaster gebraucht hat. Unbedingt, ja. Ja, also absolut, das ist das erste Spiel, was mir auch für ein Remaster einfallen würde. Absolut, ja. Absolut, das stimmt, ja. Das braucht man unbedingt nochmal auf jeden Fall. I don't give a fuck. Deshalb haben wir es auch alle drei im Remake-Podcast erwähnt. Ja. Dass wir es unbedingt nochmal brauchen absolut. Als Remaster. Dass wir das so. Aber wir werden es uns doch kaufen. Und es ist jetzt der schon. Perfekte Grund, es nochmal zu spielen. Ich nicht. Mega. Nein, brauchst du ja nicht. Absolut nicht. Kannst dann unseren Podcast drüber hören, Bibi drüber abschweifen und uns freuen werden. Und sagen, wir es lieben, obwohl irgendwie viele es zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, es gehasst haben. Ja, nicht nur. Es wurde entweder gehasst oder geliebt. Also ich lieb's bis heute. Ich lieb's. Ich verstehe den ganzen Hate großartig. Nicht. Ja, und dann kommen tatsächlich die Spiele als nächstes, wo ich vorher die zündende Idee hatte, was ich noch vergessen habe, dieses Jahr zu spielen. Denn ich habe das Final Fantasy VII Remake gespielt, inklusive DLC. Oh Gott, das muss ich immer noch mich zwingen, durchzuhören. Ja, ich habe nämlich gesehen, jetzt nach dem letzten Run, den ich dieses Jahr gemacht habe, mir fehlen gar nicht mehr so viele Achievements zu Platin. Willst du das auf Platin spielen? Bist du irre? Ich müsste nur das nochmal auf Hardcore spielen und den Endboss klatschen und in 2-3 Kapiteln noch die Abzweigungen nehmen, die keine Auswirkung auf die Story haben, aber wo du einen anderen Weg gehen kannst zum Ziel. Ja, dann let's go. Aber ist das das Remake? Du hast das Remake wie oft durchgespielt mittlerweile? 2. Ja, es ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. 2-mal ist schon zu viel. Aber es hat mich darauf gebracht, ich weiß, was ich dieses Jahr zugunsten des Remakes nicht durchgespielt habe bisher. Was ich jedes Jahr seit 6 Jahren durchspiele. Final Fantasy VII wird jedes Jahr von mir durchgespielt. Das ist original. Das ist original dieses Jahr nicht durchgespielt? Noch nicht, nein. Ich habe es noch gar nicht angefangen. Oh nein, du hast noch Zeit. Du hast ja noch du hast noch anderthalb Wochen. Aber ich habe noch einen anderen Plan. Also don't break the immersion, er hat noch einen Tag. Verzeihung, ich meine, du hast natürlich nur noch einen Tag Zeit. Nachtschicht. Ich will aber das auf meiner Platz 50 mit dem Abschluss des durchgespielt Liste ein ganz bestimmtes Spiel steht. Alles klar, ich weiß schon, kein Problem. Und mehr wird auch nicht mehr draufkommen, weil da muss ich noch 30 Stunden rein investieren, denke ich. Oh Gott. Ja, und danach habe ich Crisis Core durchgespielt. Also auch wieder Final Fantasy. Ihr merkt schon sehr viel die Alten. Das war's. Ja, woran so merkt man, dass wir alte, nostalgieverseuchte Nerds sind? Wir spielen so Klassiker durch wie The Last of Us Part 1. Ja. So alte Spiele, die dringend ein Remaster gebraucht haben. Oh, klasse. Ja, dann habe ich mir mal einen kurzen Snack gegönnt. Also anders kann man es nicht sagen. Das war jetzt mein Snack-Game, dass ich einfach mal wieder die Story spielen wollte und vergleichen auf der PS5. Anno 1800. Oh, gutes Game. Und es hat sich so gut gespielt auf Konsole. Ja, bei mir war das Problem, da war ein Wochenende free. Mhm. Ich habe so das Free, ich so, komm, probieren wir es mal aus auf der Konsole. Mal gucken, wie es ist. Eine Woche später habe ich es mir gekauft. Fuck. Ich habe es mir einfach so gekauft, ohne Free. Es ist so ein gutes Game, absolut, es ist super. Auch empfehlenswert, absolut. Und es erzählt zumindest in diesem kurzen, achtstündigen... Für Anno erzählt es eine okay Geschichte. Ja, wenn du dir Zeit lässt, dann dauert es länger, aber du kannst es in gut 6 bis 8 Stunden die Story beenden. Ja, absolut. Es geht leider nicht schneller, weil bei manchen Parts musst du auf warten, auf die NPCs. Gott, nervige NPCs. Aber ich bin mir sicher, es gibt Leute, die es noch schneller durchhaben. Ja, das stimmt allerdings. Gut, nächstes muss ich überspringen. Dann habe ich etwas durchgespielt, auf Anraten von dir, Stefan. Weil du es auch gespielt hast, ich weiß nicht, ob letztes oder dieses Jahr, Mafia 1. Das ist vor ein paar Jahren her. Das habe ich damals gespielt. Die Autorenn-Story, die hat mich dazu gebracht, es zu spielen. Die Autorenn-Story, ehrlich? Ja, mit der Autorenn-Mission. Die erzählst du immer, wenn wir über Mafia reden. Und es begeistert mich immer wieder, dass ich sage, boah, ich muss das unbedingt auch spielen. Und Gott, steuert sich dieses Auto scheiße. Ja. In Teil 1 damals gab es die geile Möglichkeit, bevor es den Patch gab, bist du mit diesem Auto out of bounds gegangen, also auf die andere Richtung und bist entgegengesetzt der Richtung gefahren und konntest aus irgendeinem Grund so das furchtbare Rennen skippen. Im Remake ging das leider nicht, da musstest du das furchtbare Rennen fahren. Ja, aber war es nicht trotzdem einfacher im Remake? Es war einfacher, ja, auf jeden Fall. Aber dann da fehlt mir der Vergleich. Aber das Problem ist, dass es sich trotzdem wie eine Seifenkiste steuert. Ja. Aber wenn du das Spiel, keine Ahnung, wann habe ich Mafia gespielt? Als ich 16 war? Sowas? 14, 15 oder 16 Jahre alt? Du warst auf jeden Fall definitiv Mafia, schon alt genug, gespielen zu dürfen. Ja, richtig. Und als ich Mafia das Remake gespielt habe, war ich über 30. Also. Da hatte ich schon einiges Erfahrung an Games und an wie ich mit Autos zu fahren habe. Da ging es dann. Dennoch sehr, sehr gut. Keine diese Mission bleibt im Hirn. Nächstes muss ich wieder skippen. Dann habe ich durchgespielt und an diesen Abend werde ich mich erinnern, weil ich habe es offiziell komplett beendet mit allen 4 Story-Ebenen. Und ich weiß noch, dass ich danach dir kurz Hilfestellung gegeben habe für deine Endmission. Fire Emblem 3 Houses. Du kannst es endgültig als completed ins Regal stellen. Ich bin sehr stolz auf dich. Richtig. Ich habe es 4-mal durchgespielt mit allen 4 Fraktionsvarianten, die möglich waren. Dann, wir kommen dann gleich zu, wenn ich drüber rede. Und danach gleich weitergemacht, um mal wieder die PlayStation, um bei der Switch zu bleiben, Paper Mario. Oh Gott, war's gut. Das neueste Paper Mario, was ich dir geschenkt habe zum Geburtstag. Genau. Das war's. Das hast du mir geschenkt. Wie hieß denn das? Origami King. Origami King. Das hast du mir geschenkt zum Geburtstag und ich habe es in der Woche weggesnackt. Ja. Also, das war ja brutal. Der ist ja auch so ein 20-Stunden-Game, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so. Deine Tochter ist auch voll begeistert von dem Game, habe ich gesehen. Ich darf es immer wieder anfangen. Und wieder. Und wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dass sie mir ein bisschen zugeguckt hat, will sie immer bestimmte Szenen oder Stellen aus dem Spiel sehen. Ah, oh, süß. Yay. Schaff das mal, wenn du nicht ständig einen eigenen Speicherstand machst. Ja, muss das Spiel doch nur noch mal zur Hälfte durchspielen. Ist doch kein Problem. Ich habe schon zu Jürgen gesagt, wie wird das erst, wenn das Princess Peach Game rauskommt? Und dann setzt deine Tochter einfach davor und lässt sie steuern. Passt schon. Es wird wahrscheinlich mein drittes Spiel nächstes Jahr, das ich durchspiele und dann war's das mit der Liste. Nächstes Jahr. Freue mich aber sehr drauf, muss ich sagen. Und ich muss sagen, nach dem Switch-Ding habe ich mir mal wieder richtig was gegönnt. Hat viel Zeit. Rune Factory 5. Richtig lecker was gegönnt. so kurz oh, Indie-Snack zwischenher. So ja, ja, so, es ist so ganz kurzes Indie-Game, kann man ja mal kurz spielen. Ja, ja, bis sich einfach mal schnell kurz einen Bauernhof aufbauen, die Missionen machen, heiraten, den Klassiker halt, das schafft man ja im ersten Jahr. Easy. Und dann halt noch eine knapp 60 Stunden Hauptkampagne durchspielen. Ja, wenn man die Erfahrung hat. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich zurückdenke an meine ersten Rune Factories, wo ich da so ein bisschen überfordert davor saß, und jetzt sitze ich dran, okay, wann schaltet ihr mir endlich die Upgrades frei? Wann kann ich mein Haus freibauen? Ich will endlich wirtschaften. Ich will nicht nur anbauen, ich will wirtschaften. Der Umsatz muss steigen. Und jetzt kommt eins meiner Casual Games, die reingerutscht sind. Einfach nur, weil ich wollte es beenden. Ich wollte es einfach mal beenden. Gun Gale. Gale Gun 2. Ja, und ich habe erst Gale Gun 2 beendet, weil es noch auf der Konsole drauf war. Und dachte mir, warum habe ich dich nie durch? Oh Gott, das Spiel war so großartig. Es war großartig, ja, aber warum habe ich dich nie durch? Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das gottverdammte Haar am Ende bei beiden. Nee, ich habe mich immer auf eine konzentriert. Es war so großartig, dieses Game. Es war so dumm. Aber mit Pheromonen Schulmädchen beschießen, damit sie irgendwann von Orgasmus sterben. What the hell? Es war so dämlich. Das ist so japanisch, dass du Kopfschmerzen davon bekommst. Die Collector's Edition, die originale Collector's Edition von Teil 2 hat ein Anime-Unterhöschen dabei. Das ist kein Scheiß. Als Screenwiper, das ist kein Scheiß. Das wundert mich aber überhaupt gar nicht, weil es ist so klischeehaft. Ich meine, der Boy, der verflucht wird von eigentlich der Engelbraut, weil sie einen Teufel besiegen will, dass er Pheromone ausstrahlt, dass alle auf ihn stehen. So, und dann muss er sie mit Pheromonen beschießen, bis sie freudig grinsend zu Boden sinken und aufhören, ihn zu lieben. Es ist so dämlich, I love it. Und um noch etwas jugendfreie Ecke zu verlassen, habe ich dann tatsächlich seit Ewigkeit mal wieder die neuesten Varianten eines echten Manns gespielt. Hm? Der Ikone des Frauenaufreißens schlechthin. Ah, Larry. Mit der deutschen Stimme von Barney Stinson. Das ist die perfekteste Stimme für ihn, absolut. Ja. Lashes Youth Larry Wet Dreams. Dry Twice? Wie heißt oder der erste? Nein, nicht Twice, der erste. Ja, der erste, ja. Wie heißt Red der Dreams Sprecher? Don't Dry. Jürgen, genau. Wie heißt der Sprecher? Nee, bei dem weiß es gerade nicht, sorry. Ah, okay. Dennoch, das ist die perfekte Stimme für Lashes Youth Larry. Das ist die perfekte Stimme. Absolut. Als riesen How I Met Your Mother-Fan habe ich es geliebt und ich habe es durchgesuchtet. Die Gags waren wieder so klischeehaft. Furchtbar. Jede Braut, die du aufgerissen hast, hat es wieder geschafft, dass Larry doch noch Jungfrau bleibt. Diese anzüglichen Dinge vor allem, das ist ja Wahnsinn gewesen. Und wie er halt immer noch in den 80ern geblieben ist, total geil. Ja, Mann, oh Gott, wie er alles falsch versteht und sie auch ihn nicht versteht und sich dann trotzdem... Ja. Es ist so dumm, herrlich, sehr gut. Ich habe es geliebt, vor allem mit Dating-App. Ja, Mann. Ich habe es geliebt, manchmal minutenlang nur auf weiter zu swipen, um zu sehen, was sich die Entwickler überlegt haben. Wer da alles auftaucht. Und es hat sich auch geändert, je weiter du im Spiel vorangeschritten bist. Ich habe schnell nachgeschaut, Philipp Moog heißt der Synchronsprecher übrigens. Philipp Moog, super Sprecher, fantastischer Sprecher, absolut. Ja. Ist übrigens auch der Synchronsprecher vom jungen Obi-Wan Kenobi. Ja. Oh. Ja, der den Klassiker gebracht hat. Ja, wie geht's denn so? Hello, der Übersetzer. Hey, wie geht's denn so? Nice. Okay, was noch? Ja, dann ging's weiter mal mit ein bisschen Horror in Anführungszeichen gesprochen. Little Hope. Habe ich dann noch meinen Angriff genommen. Ah, die Dingsbums Anthology. Ja. Dass du da immer noch dahinter bist, Alter. Ich habe alle durch jetzt. Also es kommen auch die anderen hier noch auf der Liste jetzt. Den ersten habe ich aufgegeben. Nächstes muss ich skippen. Und dann kam, ich glaube, die schlimmsten 3 Wochen in meiner drogenabhängigen Karriere ever. Also Drogen im Sinne von Final Fantasy Games. Weil ich irgendwie wieder auf guten Stoff gekommen bin. Ich habe den Dealer meines Vertrauens gefunden, der mir gesagt hat, Markus, spiel das Pixel Remake. Ja, Stefan, du warst dieser Dealer. Du hast es gesagt, du hast irgendwie 2 Teile Vorsprung gehabt und 3 Wochen später hatte ich alle 6 durch. Ja, das war so, ich war bei Jürgen und er hat gesagt, leg den ersten Teil mal ein, ich will dir die Kampfmusik zeigen. Nur für die Kampfmusik, und dann hat er den ersten, Ja, denn nur für den Kampf hat er den ersten Teil eingelegt und dann war ich daheim und da habe ich den ersten Teil direkt durchgerockt. Am selben, also ich glaube einen Tag später, also die ersten Teile, so zack durch. Und in dem Moment habe ich euch angestarrt und ihr habt sie, du hast sie vor mir alle komplett beendet. Ich bin bis zu Teil 5 gekommen bis jetzt. Weil ehrlich, war es anders zu erwarten, wenn du mich dazu bringst, dieses Spiel zu kaufen, zu installieren und den ersten durchzuspielen? Ja, ich habe auch, ich habe dann auch bis einschließlich Teil 5 gespielt. Also 5 habe ich auch noch durch, nur den 6 habe ich bisher nicht gemacht. Auch wenn es der beste ist, ich weiß, Markus. du nimmst mir schon die Wind aus den Segeln. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt so, wenn du in den letzten Jahren JRPGs gespielt hast und dann kommt das, es ist halt einfach so. Wenn du, du kannst es sagen, wie es ist, wenn du in den letzten Jahren irgendein Final Fantasy angefasst hast, außer das Online-Game. Ja, es ist ja. Und dann den ersten Spiel. Ja, es ist halt, wenn du 13, 15 und eben auch 16, dazu kommen wir später noch, gespielt hast und dann spielst du die. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als würdest du in die Pubertät kommen. Es ist halt so lustig, weil du sitzt dann da und die sind mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Das ist nicht mehr normal. Ja, und dann spielst du es ist krass, und denkst dir so, what the fuck happened? Nichts mit Special Effects und groß aufgezogen und trotzdem band dich jedes Spiel 8 bis 20 Stunden an die Konsole. Ja. Und dann spielst du Final Fantasy 16 und das Einzige, was in Liebe zu Detail ist, in Anführungszeichen, ist die Jacke von Clive. Da kommen wir aber später dazu. Ja, ich gehe auch gar nicht weiter drauf ein, aber wo wir gerade bei Final Fantasy sind, muss ich es sagen. Wir drei würden sonst in den Rage verfallen. Und der kommt schon. Das Einzige, was mich an dieser Session gestört hat, ist, ich hätte eine Woche früher fertig sein können. Wenn ich nicht abgelenkt worden wäre durch erneutes PS Plus sich holen und Monster Hunter World endlich fertig zu spielen. Ach so, gutes Spiel. Das hat mich eine Woche Zeit gekostet. Gutes Game. Es fertig zu spielen. Hast du Iceborne eigentlich auch inzwischen fertig oder in Anführungsstrichen nur World? Ich habe nur World beendet, weil in Iceborne wir sind immer noch am Jagen der Monster für die letzte Rüstung, die ich brauche, weil meine Frau ist natürlich so klasse. Was suchst du denn? Ja, ich brauche diese Drachenpartikel. Ach, da habe ich gerade 6 bekommen davon. Wutanfall und am liebsten in den Controller beißen, weil ich habe nichts bekommen. Das ist so, wie wenn ich mit Stefan unterwegs bin, ja. wir brauchen das und das Material. Wir brauchen das und das Material für die Rüstung. Alles klar, wir machen 6 Hunts. Nach 2 Hunts ist meine Rüstung fertig. Und ich habe nach 6 Hunts nicht mal die Hälfte der Sachen zusammen. Ja, dir geht's wahrscheinlich wie mir, du kannst nach 6 Runs vielleicht den Helm und die Hose erstellen. Yes, ganz genau. Wenn du viel Glück hast, entscheidest du dich, ob du die Rüstung oder die Waffe erstellst. Mhm. Und bei mir ist es fertig mit allem Upgrades. Eigentlich müssen Markus und ich zusammen jagen, weil dann jagen wir bis zum Ende unseres Lebens nur ein Monster, weil wir unsere Rüstung nicht gebaut kriegen. Und Stefan und Kari, die zocken und sind dann innerhalb von 20 Stunden durch die Story durch. Ja, genau. Ja, das, uns hat leider irgendwie der Boss aufgehalten, den mussten wir 2-mal legen. Ja, aber tatsächlich zu den Final Fantasy Pixel Remakes, die sind für mich nur noch ein Brei im Kopf. Das stimmt allerdings, ja. Ich weiß, dass ich Final Fantasy V wieder als die Abenteuer des Sheriff von Nutty gespielt habe. Nice. Und danach habe ich es mir dann nochmal richtig gegönnt. Und habe entdeckt, ich weiß, was mit Yakuza und mir in den letzten Jahren immer schiefgelaufen ist. Weil ich habe die alten auch wieder angefangen zu spielen. Nice. Mein Problem ist, dass ich im Lesen zu langsam bin und die englischen Texte super schnell weg sind. Okay. Die skippen diese englischen Texte durch und ich muss etwas nebenbei lesen, wenn ich diesen englischen Sprechern zuhöre. Wenn ich aber deutsche Untertitel kriege, die dann durch das, dass sie länger sind, natürlich länger eingeblendet bleiben, fällt es mir wesentlich leichter, auch in der Story mitzukommen und dann bin ich richtig gefangen. Sie, Yakuza Ishin, wie schnell habe ich das durchgezogen? So irgendwie angefangen und gefühlt 2 Wochen später war ich fertig. Für dich hast du es ziemlich schnell durchgezogen, ja, das stimmt. Ich konnte nicht aufhören. Die Story war so genial, so spannungsgeladen und als es am Ende, wie bei jedem Spiel meistens, langweilig geworden wäre, legen die noch eine Schippe drauf. Ach, du denkst jetzt, du weißt, was für ein Story-Ende passiert. Nee, wir ändern's. Ach, jetzt denkst du weißt. Nein, wir ändern's nochmal. Bei Ishin muss ich sagen, nicht mein Favorite tatsächlich. Ich hab's geliebt. Ich fand die Story nicht gut. Ich fand das Kampfsystem fand ich extrem anstrengend irgendwann. Weil ich habe irgendwann nur noch eine Sache benutzt und das war Schwert und Knarre. Oder das normale Schwert. Ich fand das Kampfsystem extrem anstrengend. Ich fand die Nebenquests nicht so gut geschrieben. Und ich fand die Story tatsächlich okay, aber nicht die beste Story, die sie geschrieben haben bis jetzt, finde ich. Ich kenne ja bisher nur Like a Dragon, was für mich klarer Favorit zu Ishin ist, aber Ishin hat mich so gebannt von der Story her. Vielleicht aber auch der Nachteil von mir, dass ich kein anderes Yakuza wirklich durchgespielt habe. Bei mir war das also das Problem bei Ishin, du musstest so dermaßen viel kennen, vor allem von der Geschichte von Japan her. Und wenn du da dich überhaupt nicht mit beschäftigt hast und dir 1000 Begriffe entgegengeschleudert haben, die du jetzt mal nachschlagen kannst im Spiel selber. Aber wenn du dann davor denkst, okay, ich muss sagen, mit den 10 Millionen Animes, die ich auch in solchen Edo-Zeiten gespielt habe, es war für mich total, oh geil, endlich kann ich unnützes Wissen anwenden. Und im Thema Kampfsystem, ich hab's geliebt. Du konntest craften, du konntest ausrüsten, du konntest Kombo-Techniken, du konntest deine Waffen für unterschiedliche Skillungen unterschiedlich ausrüsten und verwenden mit Spezialeffekten. Die geilste Kombo ist immer noch auf der Knarre irgendein Vergiftungseffekt und auf dem Schwert ein Brandeffekt, weil dann der Gegner einfach gar nicht mehr drankommt. Überhaupt nicht. Das schon, aber das war so auch dieses Upgrade-System hat mich nicht gejuckt, dieses. Ich fand das Kampfsystem einfach, ehrlich gesagt, irgendwie nur noch anstrengend und langweilig. Das Einzige, was ich wirklich schade fand, ist, dass Geld keine Rolle gespielt hat in dem Spiel. Ja, das stimmt. Du warst viel zu reich mit deinem Bauernhof. Es war gut, es war wirklich ein saugutes Spiel, aber für mich persönlich nicht das beste Like a Dragon Game. Oder yes, gut, Yakuza du kennst halt wesentlich mehr Yakuza Games. Ein paar. Aber für mich tatsächlich so ein Eye-Opener, warum ich bei den anderen nie weiterkomme, weil ich halt mit der Story nie richtig drin bin, weil ich immer nur die Hälfte lesen kann. Kann ich verstehen. Da bin ich so im Nachteil und ich hasse es, wenn ich ständig bei jedem Text Pause drücken muss. Ja. Dann ist der Bildschirm grau und dann musst du irgendwie die englischen Schriftzeichen da identifizieren. Da lese ich lieber Japanisch. Das beste Spiel im Fall da in Japan übrigens, um es mal kurz reingeschmissen zu haben, ist Way of the Samurai 2 für die PlayStation 2. Es gibt kein besseres Samurai-Spiel auf diesem Planeten. Ja. Das ist mit Ghost of Tsushima. Nein, ist auch nicht besser. Okay, gut, ich habe das andere nie gespielt, aber ich fand Ghost of Tsushima ja geil. Ghost of Tsushima ist auch ein absolut fantastisches Spiel, aber Way of the Samurai 2 ist halt einfach das bessere Samurai-Spiel. Da bin ich bei Way of the Ronin, bin ich gespannt, weil das ist mehr so in Way of the Samurai. Ich bin gespannt. Zu der, wo wir gerade sind, wir sind Mitte Spalte 2 von 3. Let's go, warte. Games. Danach ging es wieder leicht weiter, House of Ashes. Da haben wir ja bei Little Hope schon ein bisschen dazu gesprochen. Das habe ich dieses Jahr durchgezogen, dass ich alle dann hatte. Ja, das House tut of mir Ashes leid war aber langweilig. Also Little Hope war wie so ein Z-Horrorfilm. Irgendwo unterhält er dich, er ist nicht wirklich gruselig, er ist nicht wirklich überraschend. Und dann kam House of Ashes und hat irgendwie nochmal ganz tief nach unten gegraben. geil. Zufall, weil man im Spiel ja auch die ganze Zeit nach unten geht. War gar nicht beabsichtigt. Wie dieser dämliche Splatterfilm Thanksgiving, kann ich nur empfehlen. Alter, ist ja dumm. Oh ja, aber Gott, der ist nicht dumm im Sinne von, dass er gut ist, sondern da wird es einfach immer nur dämlicher. Ja, da wird es auch immer dämlicher. Die Splatter-Effekte wurden immer dämlicher. Herrlich. Eine Mülltonne hat jemand auseinandergerissen. Um einen ganz kleinen Spoiler reinzuhauen, den muss ich einfach loswerden, wenn ich über dieses Spiel, weil wäre es dieses Jahr rausgekommen, wäre es auf meine Flop-Liste. Es sind fucking Marines, die in der Wüste in eine unterirdische Höhle gehen, bis an die Zähne bewaffnet und sie schaffen es nicht, 200 Meter nach oben zu klettern. Stattdessen gehen sie kilometerweise nach unten und haben Angst vor allem, was sich um die nächste Ecke verbirgt. Es sind fucking Marines! Oh nein, wir haben wieder das typische Sturmtruppensyndrom. Und plötzlich treffen wir nichts mehr, wo wir Marines sind. Ich bin vorgekommen, als würde ich Stormtrooper spielen, auch vom Intelligenzgrad. Wir sind bis an die Zähne ausgerüstet, wir haben Überlebenspacks, wir haben gelernt zu klettern, in der Wildnis zu überleben, Höhlen zu buddeln und uns aus einer Waschmaschine und einer Büroklammer eine Bohrmaschine zu bauen. Ja, unsere einzig logische Komponente, um wieder rauszukommen, um nach Hilfe zu rufen, ist nach unten in Richtung Erdkern. Ja, gibt Sinn. Oh, so, den Spoiler musste ich loswerden, das brannte auf mir. Um mich wieder zu beruhigen, habe ich mit was ganz Niedlichem weitergemacht. Ah, nein, das muss ich skippen. Was ich danach gespielt habe, nach dem Niedlichen, ist der Beginn meines Untergangs dieses Jahres gewesen. Baldur's Gate 1. Das mir zu kurz war mit 20, 25 Stunden, habe ich danach gleich Baldur's Gate 2 nachgezogen. Oh, herrlich. Weil mit die Addon so genial sind. Hast du beide mit Addons durch? Erste mit Addon und beim zweiten habe ich dann irgendwann aufgehört, die Addons zu spielen. Ich weiß nur nicht mehr bei welchem. Eins war noch richtig, richtig gut, da wo du in der Hölle landest und dann irgendwie dann doch wieder den Gegner mitziehst und befreist, damit du aus der Hölle entkommst. Das ist der erste, glaube ich, gewesen mit Dragon's Spear, so war die Nummer. Nee, Dragon's Spear war im Prinzip Shandar killen und das andere war Thron des Baal. Das war gegen die Hölle, stimmt. Und eins war vergessen. War Siege of Dragonspear nicht so diese Brücke zwischen 1 und 2? Ja, es war die Brücke zwischen 1 und 2, aber im Prinzip hast du Jeanne d'Arc gesucht und gekillt. Aber im Endeffekt hat es mir nichts gebracht, weil ich fand es tatsächlich so am Stück gespielt einfach langweilig. Kann ich mir vorstellen, ja. Deswegen habe ich auch die DLCs nicht separat aufgezählt, sondern einfach mit in diesem Wust von Baldur's Gate 1 und 2 verpackt. Kein Stress. Und dann habe ich mir was Niedliches, Kleines, Indie-mäßiges gegönnt. Das war so wirklich mein Spiel, so der Überraschungsding, wie viel Spaß es mir gemacht hat, Unpacking. Oh. Ich habe es geschenkt bekommen, ich habe es gespielt und habe so lange nicht mehr aufgehört, bis ich den Endscreen gesehen habe. Da fand ich die Story hinter dem Game, finde ich ganz nice. Ja. Auch wenn ich manchmal verwirrt war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie ist am Anfang verwirrend, bis du dann mal checkst, zwischendrin gab es ein Outing. Richtig, ja genau. Es ist ein sehr, sehr, schön, sehr, sehr schönes Spiel. Es ist wirklich sehr schön. Nur ich hab mich tatsächlich irgendwann gefragt, hä, die ganze Zeit habe ich irgendwelche Männerklamotten ausgepackt, wieso jetzt nicht mehr? Hä, ja, habe ich was verpasst? Ja. Das ist sehr, sehr geil, das Ding. Kann ich auch nur empfehlen. Das nächste muss ich skippen. Dann ging es weiter mit Gale Gun 1. Nachdem ich den zweiten durchgespielt habe, konnte ich es nicht auf mir sitzen lassen, den ersten nicht durchgespielt zu haben. Habe ich dir denn nicht die 5-Euro-Version geschenkt von? Ja. Ja. Die habe ich dann einfach durchgezogen. Es kostete 5 Euro auf MMOGA gesagt, Markus, ich habe ein Game für dich, gib mal eben ein. Ja, und dann habe ich es durchgespielt. Mit dem Engelende. Das ist super. Ach Gott, die Haremenden sind der Wahnsinn. Da muss ich aber grinden für, glaube ich. Ja, und danach habe ich die Anthology beendet. Mit Devil in Me. Da habe ich gehört, das sei das Okayste von denen. Ich muss sagen, es war von allen das Beste. Ja, das habe ich auch gehört. Es hat mir am besten gefallen von allen, auch wenn das Ende echt kacke war. Weil es war wieder so ein typisches, haha, du hast jetzt den letzten Teil von uns gespielt. Hier, du bekommst das Ende von diesem Teil. Abspann? Oder doch nicht? Ja, ja. Oh, die Spiele haben sich doch verkauft. Haha. Ich hasse solche Enden, aber sie werden keinen weiteren Teil bringen davon. Nee, die machen jetzt was komplett anderes. Ja, habe ich auch schon gehört. Also, von dem her. Aber es ist unnötig gewesen. Es ist absolut unnötig gewesen. Die machen von Dead by Daylight machen die jetzt ein Game dazu. Oh. Mit den ganzen Killern, die da auftauchen. Das könnte interessant werden. Da bin ich gespannt, das verfolge ich. Mal schauen, was dabei rauskommt. Mal schauen, was raus wird. Da bin ich interessiert. Okay. Okay, dann ging es tatsächlich jetzt weiter mit Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice. Das ist der zweite Teil, ja. Und das hat mich überrascht. Weil es noch besser war als der erste? So oft, es ist ein schöner Abschluss für Larry gewesen, fand ich. Wenn sie jetzt nochmal was bringen würden, wäre es unnötig, weil er ist endlich mal zum Stich gekommen. Soweit ich weiß nicht, nein. Das wäre so schön, weil in diesem Teil ist er wirklich zum Stich gekommen. Kommt er in jedem Teil, aber nur am Ende. Nein, aber er ist da wirklich zum Stich gekommen. Er hat da den Barney raushängen lassen. Ah, okay. Und es war wieder so voll bepickt mit Humor, mit Anspielung auf den ersten Teil. Ja, klar. Oh, und die Rätsel. Oh, I love it. Ich habe sie geliebt, diese perversen Rätsel. Das geilste war das Dildo-Rätsel. Du musst die Dildos nach Größe und Farbe sortieren. Sau geil. Am besten fand ich in diesen alten Games, da hast du so ein, du kennst ja diese, wo ist Waldo oder so heißt der, glaube ich. Und in den ganz alten Teilen hast du so Dildos gefunden, Where is it? Und wenn du die gefunden hast, immer, yeah, baby! Kann man so ein geiler Song. Der Spruch habe ich leider verpasst, so also den gab es, glaube ich, nicht. Nee, aber das war den ganz alten, das ist immer so geil, wenn du die gefunden hast, yeah, baby! Dann kann man so einen Song hinterher. Voll gut. Und ich als jemand, der mit diesen Adventuren groß geworden ist, oh Gott, war ich versaut in meiner Jugend. Kein Wunder, dass das aus mir geworden ist. Ich hab's geliebt und ein schöner Abschluss. Und danach bin ich tatsächlich, weil ich keine Ahnung hatte, was ich spielen sollte von meinem Pile of Shame. Das kennt ihr ja, man ist irgendwie dran, ja, hat viel drauf, hat keinen Bock. Und dann habe ich PS Plus einfach ein Spiel gespielt, das kam. Und es war überraschend gut, Callisto Protocol. Ich hab's gemocht. Ja, ja. Man muss aber den DLC spielen dazu. Ansonsten ist es nur halb. Wenn man es abgeschlossen haben will, wenn es komplett abgeschlossen will, haben will. Das meinte ich. Also die Story hast du eigentlich erst halb rum, wenn du Space Game gespielt hast. Ich fand Callisto Protocol so geil. Auch, also meines Erachtens absolut unterschätzt. Es sah wunderschön aus. Es sah wunderschön sehr aus. Sehr unterschätzt. Ich finde das Kampfsystem finde ich einfach nur witzig, wie du die Viechern ausweist und sie dann mit deinem Stab verprügelst. Das war so geil gemacht. Das ist außerdem, sehr Dragon Ball-mäßig immer dieses. Ja, ja, die Leute haben sich auch gedacht, da kämpft man ja nur mit einem Schläger. Nein, du hast einen Haufen Knarren, halt die Klappe, Idioten. Es wird da nachgeplappert, nicht selber gespielt, einfach nur nachgeplappert. Es ist solche Volldeppen. Wenn du selbst gespielt hast, weißt du, was damit gemeint ist, weil halt dieser Prügel zum Munitionssparen Gold wert ist. Aber es macht so viel schon. Spaß. Aber es macht einfach so nur Spaß, den Viechern das Ding um die Rübe zu hauen. Das war so geil. Im DLC hast du einen Kybernetik-Hammer irgendwann. Hammergeil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hab's ja gespielt, so unmittelbar nach einem Spiel, über das ich jetzt leider noch nicht reden kann. Da, wo mir einfach alles nur auf den Sack gegangen ist. Entschuldigt die Wortwahl, aber ich kann einfach nicht anders über dieses. Es war schön zum Abreagieren. Ja. Es war schön zu sehen, ach, so kann ein Shooter auch sein mit einer Story, einem angenehmen Kampfsystem. Ich weiß, du was redest. Da kommen wir später noch dazu, ja. Das habe ich hier drauf auf der Liste. Das habe ich auch hier auf der Liste. Das habe ich auch hier auf der Liste. Aber als Honorable Mention, warum als Honorable Mention? Also, ich glaube, bis später ändert sich nochmal was. Ich hab tatsächlich vergessen, ein Spiel, das ich durchgespielt habe, das eigentlich hier auf Honorable Mention ist und nach oben sollte. Deswegen spreche ich jetzt mal noch nicht drüber, falls es. Ich glaube, für nächstes Jahr brauchen wir zumindest für euch beide eine Top 15 anstatt einer Top 10. Ja, also die würde ich voll kriegen, ja? Dann müsste ich nur noch zwei Spiele überlegen als Honorable Mention. Nee, ich hab ja auch schon überlegt, für nächstes Jahr bringen wir auch unsere eigenen Awards mit, weil die dämlichen Game Awards, die haben wir einfach, die haben keine Ahnung von Awards vergeben, meines Erachtens. Ja, wir machen unsere eigenen. Du meinst diese Werbeveranstaltung, wo sie einfach noch schnell die Awards den Leuten ins Gesicht geworfen haben? Ja, ja, leckt mich am Arsch, das ist eine Scheiße. Aber gut. Hey, habt ihr Could you please wrap it up? Einfügen? Ja, ja, could you please wrap it up? Markus, could you please wrap it up? Jetzt habe ich tatsächlich nur noch eins auf der Liste, wenn ich alles streiche, worüber wir später in Tops, Flops und Honorable Mentions sprechen. Du kannst deine Honorable Mentions noch jetzt schon raushauen, wenn du willst. Nee, weil ich die Honorable Mentions, die sind noch eventuell nach oben rutschbar. Okay, alles klar. Das kann sich noch ändern, deswegen. Und zwar ein Spiel, das ich mit Herzbluten nicht in die Tops habe, einfach nur, weil es für mich sehr viel mit Nostalgie verbunden war. Aber im Vergleich zu allem anderen, was ich gespielt habe, einfach nur von der Nostalgie gelebt hat. Mario RPG. Dass ich es endlich nicht in der Videothek ein Wochenende hatte, ein paar Stunden spielen konnte und dann beenden. Ich konnte es durchspielen. Und ich habe es geliebt, es durchzuspielen. Ja, ich habe auch gehört, dass es eins der besten Games des Jahres ist. Für sehr, sehr, sehr, sehr viele ja, Leute. Ja, es ist wirklich, wirklich gut. Aber bei mir, ich weiß, dass da sehr viel Nostalgie mitschwingt. Weswegen ich gesagt habe, das geht außer Konkurrenz als eigene Erwähnung. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass ich es jetzt als letztes durchgespieltes Spiel erwähnen kann, weil ich habe es beim Durchspielen geliebt. Ich habe es gesuchtet. Ich war da auch ein bisschen bevorteilt, weil ich da unterwegs war und im Hotel war und Fernsehen war langweilig. Also habe ich die Switch angemacht und habe dann am Abend immer Mario RPG gespielt. Tragisch. Nice. Tragisch. Und es war so gut und ich habe immer Peach dabei gehabt, als ich sie hatte. Peach und Bowser. Ja, für mich ist so, ich habe es damals nicht gespielt und wie auch gesagt, ich hasse es nicht, es ist einfach nur, mich interessiert es halt absolut nicht. Also, ansonsten, wenn du mal Lust hast, dann gebe ich es dir mit. Nee, mich interessiert es nicht. Ich habe null Interesse dran. Ich habe mir einen Stream drüber angeguckt komplett und jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, ich habe es nebenbei laufen lassen. Also, ja, gut, dass ich es nicht gekauft habe, weil ich hätte es vermutlich nie weitergespielt. Okay, aber mich hat es dazu gebracht, den Mario-Film nochmal zu gucken. Der war großartig. Und oh Gott, ich habe diesmal auf Englisch geguckt und da habe ich es geliebt, auch wenn es jetzt nichts mehr mit dem Games zu tun hat. Der Bowser-Song. Oh Gott. Peaches, der ist so viel geiler. Der ist im Deutschen schon gut. Ja, es ist Jack Black. Was erwartest du? Aber Jack Black. Es ist Jack Black. Peaches. Ja, geil. Es ist ein Meme, was an dir komischerweise vorbeigegangen ist, an Jürgen und mir überhaupt nicht. Wir haben, glaube ich, die Schnauze voll davon. Nein. Also, jein. Es war nur in der ersten Woche nach dem Mario-Film war es halt sehr anstrengend auf TikTok oder bei den Reels. Und da ist es bei mir vorbeigezogen, weil ich erst dieses Jahr so richtig mit den Reels angefangen habe. Und, aber inzwischen geht's wieder. Also, inzwischen macht mir der Song wieder richtig gute Laune. Und das sind tatsächlich abzüglich aller Honorable Mentions, die vielleicht noch auf die Tops landen oder meiner Tops und Flops. Alle durchgespielten waren ja schon gar nicht so viele. Ich musste ja die Hälfte streichen. Gut. Also auch noch dann kommen wir Liste. Zu dir. Dann kommen wir zu mir, zu der Liste, die ich durchgespielt habe. Angefangen mit Mass Effect Andromeda. Hört auf, mir Shit dafür zu geben, verdammt nochmal. Nur weil ich es durchgespielt habe. Verflucht, scheiße. Nur weil ich es endlich nochmal durchgespielt habe. Wohlgemerkt diesmal als weiblicher Rider. Trotzdem hat es keinen Unterschied gemacht, das Spiel ist immer noch scheiße. es klingt nur schön doppeldeutig, dann, wenn du es so ausdrückst. Ja, es ist der weibliche ist Rider. Ja, der weibliche Rider. Es hat das sind männlichen und den weiblichen. Ist ja, solange du sie immer Knight mit Vornamen nennst, ist alles gut. Ich habe wirklich ihren Namen einfach Knight davor gemacht. Knight Rider, let's go. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das Spiel ist absolute Katastrophe. Es ist furchtbar gemanagt, immer noch buggy. Es hat eine beschissene Story, es hat beschissene Sprecher, wo es auf Deutsch läuft, auf Englisch. Es ist einfach kein gutes Mass Effect. Mal gucken, sie haben ja einen Teaser rausgehauen für Mass Effect 4, der nichts sagt. Und das Spiel kommt 2028. Und nur weil der N7-Rüstung trägt, ja, das ist Shepard. Nein, das ist nicht. Nee, das finde ich halt so großartig. So, das ist so N7, das sind halt die besten Soldaten der Menschenallianz. Ja. Nee, das ist Shepard. Das sind einfach nur die besten Soldaten der Menschheit. Nein. Nein, das ist Shepard. Es gab damals einen Trailer für Teil 3, wo wir einen Reaper, einen Geth gesehen haben mit einer N7-Rüstungsplakette aufgeschweißt. Also, shut up. Idioten. Als nächstes habe ich dann durchgespielt. You thought it was me, but it was Diofield. Da habe ich die Diofield Chronicles durchgespielt. Bei dem, muss ich dann nochmal sagen, bei dem Endjahreskast, den ich nochmal durchgehört habe, mit euch beiden. Ich gebe euch recht, das Ende ist kompletter Bullshit, aber das Spiel war spaßig. Ich konnte nicht aufhören. Sonst hätten Markus und ich es ja auch nicht durchgespielt. Es hat keine strategischen Elemente, das sag ich auch, ja. Es hat null strategische Elemente. Für mich null. Halt wirklich absoluter Rotz, weil das Ende war kacke. Die Story war okay und Strategie wurde ich nicht befriedigt. Story war okay, Kampfsystem fand ich ziemlich nice. Ich hatte echt Spaß. Ich fand, Story war halt okay bis zum Ende. Ich fand, das Kampfsystem fand ich nice gemacht. Ich hatte Spaß, ich konnte nicht aufhören, bis ich es durch hatte. Ich fand's cool, nur das Ende war halt nur, ja, das ist jetzt vorbei. Wir haben kein Funding mehr von Square gekriegt, weil sie es in ein anderes Kackspiel reingesteckt. Macht's gut, tschüss. Okay. Weil da kommt definitiv kein Nachfolger, auch wenn sie es angeteased haben. Leider nicht. Es wäre schön. Der Nachfolger würde nur kommen, wenn wir sagen, hey, Nomura, kümmere dich drum. Oh, bitte nicht, Alter. Nein. Dann würde es einen Nachfolger kriegen, egal wie schlecht. Ja, aber dann hätte es irgendwas zu tun mit Kingdom Hearts so plötzlich. Ja, und da macht er da noch ein schlechtes Handy-Spin-Off mit dazu. Bitte nicht. Ja, was dann zwei Monate hält. Stell dir mal vor, du spielst weiter, dann da an dem Punkt, wo die Story aufgehört hat, und auf einmal taucht Kingdom Hearts Charakter 26 auf. Nee, auf einmal taucht Hallo, Sora, ich bin der neue Bösewicht. Auf einmal taucht Goofy auf und spielt dann mit dir, bis Sora auftaucht. Und dann Ende. Vergiss es, never. Dann habe ich mein Spiel des Jahres vom letzten Jahr endlich durchgeschafft, weil das ist ein ganz schöner Brocken, und zwar Marvel Midnight Sun plus die DLCs. Großartiges Game. Es ist so ein geiles Game, absolut. Es ist so unterschätzt und es ist, hat sich überhaupt nicht verkauft und es ist ein absoluter Flop. Aber das Spiel war so geil. Es ist eines der besten Superhelden-Games, die ich hier gespielt habe. Vor allem mit dem Kampfsystem, mit dem Gegner sind so rundenbasiertes Kampfsystem. Mit Karten. So gut gemacht. Und das erste DLC ist mit fucking Deadpool. Yeah! Der weiß, dass er in dem Game ist. Ist großartig. Dann habe ich durchgespielt eine wunderschöne Indie-Perle namens Unmetal. Und zwar ist es eigentlich nur eine Parodie auf Metal Gear Solid 1, also Metal Gear gewesen von damals. Aber wirklich auch eine schamlose. Eine schamlose Parodie auf das Ding, aber es war unglaublich witzig. Weil der Hauptcharakter spricht auch absichtlich ganz rau. Ja. Deswegen habe ich ja auch die ganze Zeit so geredet. Großartig. Dann habe ich durchgespielt mein erstes Spiel bei den Honorable Mentions. Und zwar Hogwarts Legacy. Ich sag immer noch, Hogwarts Legacy, für mich persönlich, Hogwarts Legacy, die Welt war schön. Ich fand schön, dass die Hälfte des Games im Schneegebiet gespielt hat. Fuck yeah. Hogwarts im Schnee, fuck yeah. Das Schloss zu erkunden war großartig. Die Story war okay. Für das, was es war, war es okay. Spiel ist technisch, du hast gesehen, das war ihr erstes Game, was sie gemacht haben. Die haben ziemlich viel ausprobiert, sie haben ziemlich viel weggelassen. Es erinnerte mich irgendwie so wie bei Assassin's Creed 1. Es war ihr erster Versuch. Absolut. Der war für das, was sie abgeliefert haben, fand ich persönlich, war es völlig in Ordnung. Die haben einen Blankoscheck gekriegt für Teil 2. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Um politisch drauf zu reagieren, was du sagst, ich erinnere mich nicht. Das sind Lügen, Täuschungen. Also ich fand für das, was sie mir gegeben haben, hatte ich Spaß. Es hat seine Probleme, ja, es ist nicht perfekt. Aber mir hat dieses Spiel so ein dermaßen geiles Gefühl gegeben, endlich mal durch Hogwarts zu rennen. Und das fand ich einfach nur geil. Das fand ich richtig cool. Und ich hatte damit mega Spaß, auch wenn ich alle zwei Meter Revelio gespammt habe. Revelio, Revelio, Revelio, Revelio, Revelio, Revelio, Revelio, Revelio. Ich fand's geil. Das nächste, was ich dann durchgespielt habe, hat Marco schon erwähnt, der Callisto-Protokoll mit dem DLC. Callisto-Protokoll ist großartig. Fuck jeden, der sagt, das Spiel ist scheiße. Die haben keine Ahnung, wie das Spiel, aber nicht selber wirklich gespielt. Voll deppen. Und danach habe ich direkt hinterher gespielt Resident Evil 3 Remake an einer Nacht. Ist auch nicht lang. Aber es war cool. Es geht auch nicht lang. Es geht, glaube ich, 6 bis 8 Stunden oder so, wenn du dich nicht komplett bescheuert anstellst. Es ist Resident Evil 3. Die Story ist okay. Extrem B-Movie-mäßig, halt, ja. Es ist sehr extrem B-Movie-mäßig. Aber trotzdem macht Spaß, das finde ich zumindest. Ja, der Nemesis bleibt der Nemesis. Richtig. Da habe ich durchgespielt Crisis Core Reunion. Es ist so gut. Es ist so gut. Und ja, ich musste am Ende heulen wie Sau. Es ist so gut. Ah. Immer noch überrascht, dass sie das Spiel unangetastet gelassen haben. Absolut. Wir haben nichts daran geändert. Sehr schön. Fand ich auch sehr gut. The Last of Us Part 1 plus Left Behind plus den BLC. Es ist The Last of Us, also die PS5-Version sozusagen. Es ist The Last of Us. Großartig. Ja, es reicht als Fazit, es ist The Last of Us. Es ist The Last of Us, richtig. Dann habe ich ein Spiel durchgespielt, was auch bei meinen Honorable Mentions drin vorkommt, wo ich selber gesagt habe, warum zur Hölle sollte ich das kaufen? Warum zur Hölle soll ich das durchspielen? Die Demo davon hat mir im Prinzip schon den Spaß an dem Spiel versaut. Dennoch hast du es durch. Habe ich es gekauft und durchgespielt tatsächlich in einem Rutsch, und das war Forspoken. Nee. Ja. Da hat mich Demo schon keinen Bock gemacht. Ich habe dieses Game dann eine komplette Chance gegeben, nachdem ich mehreren Streamer, ich habe glaube ich 10 Streamer, habe ich hintereinander, irgendwelche random Streamer, habe ich gefragt, wie fandest du es, wie gefällt es dir? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Alle haben mir dasselbe geantwortet. Die haben gesagt, die Story ist interessant, das Gameplay macht Fun, das Open-Boarding ist cool. Okay. Dann gesagt, weißt du was? Fuck it. Egal. Ich kann es mir leisten. Also habe ich mir das Spiel gekauft, habe es durchgespielt. Die Story ist gut bis zu einem bestimmten Punkt. Ab da wird die Story so abstrus dumm, dass ich dran saß und sagte, das ist nicht euer Ernst. Oh Gott, ich muss weiterspielen, weil ich wissen will, ob die das tatsächlich durchziehen. Das ist so dumm, das kann nicht gut werden. Es war fantastisch dämlich. Das Open World durch die Gegend rennen und Sachen erledigen fand ich spaßig, es hat Spaß gemacht. Das Kampfsystem wird irgendwann tatsächlich gut, obwohl ich tatsächlich irgendwann nur noch ein Ding benutzt habe. weil ich das aufgebessert habe und das dann im Prinzip am Ende OP war. Ansonsten im Allgemeinen das Rumrennen hat Spaß gemacht. Ich fand die Welt interessant. Für mich ist dieses Game komplett das Mittelmaß gewesen. Also dieses Game war absolute, du kannst sagen, wenn es von 1 bis 10 bewerten würde, würde ich tatsächlich sagen, so eine 6 von 10. So eine knappe 6 von 10. Also gerade noch erträglich. Gerade noch, es ist absolutes Mittelmaß. Man hält's noch aus. Es ist absolutes Mittelmaß. Wenn man dieses Spiel für einen Zehner kriegt und sich interessiert, kann man sich's angucken. Es ist keine 70 Euro wert, was ich gezahlt habe. Absolut. Gut, dass ich keine Spiele auf dem Pile of Shame habe, die interessanter werden oder so. Dennoch, ich fand's. Für das, was es war, fand ich's gut. Dann habe ich endlich durchgespielt, so wie genau am selben Tag wie Jürgen, Breath of the Wild. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein Tempel und der Endfight. Das, ansonsten war ich fertig. Breath of the Wild ist großartig. Es ist, das Spiel hat mich zum Zelda-Fan gemacht. Furchtbar. Gell, Markus? Der mir jahrelang einredet, spiel endlich ein richtiges Zelda-Game? Ich weiß nicht, wovon du redest, nachdem du nach Jahren und Jahren, um dem dir jeder erzählt, wie geil Zelda ist, endlich erkennst, Zelda ist geil. Das ist so eine typische Stefan-Geschichte. Ja. Ja. Das ist so klischeehaft. So jahrelang sagst du, es ist geil, es ist geil, es ist geil. Ach, brauche ich nicht, ach, brauche ich nicht. Und dann spielt er selber. Wusstest du eigentlich, dass das geil ist? Ja, richtig. Ja. Slowpoke. Das musst du unbedingt spielen, das ist so gut. Wie Slowpoke, wie heißt das? Ist auf Englisch heißt Slowpoke, auf Deutsch Slurp? Ich kann aus. Das Ding mit der langen Zunge. Das Ding mit der langen Lamus. Ja, genau. Du redest zwar gerade von Schlurp und nicht von Lamus, aber ja. Nee, egal. Auf jeden Fall, das genau so, richtig. Habt ihr das Spiel gespielt? Das Spiel ist gut. Ja, wissen wir. Das ist seit über 30 Jahren, du Arsch. auf jeden Fall, Breath of the Wild ist, finde ich, bis heute noch fantastisch. Dann habe ich durchgespielt, so relativ zügig sogar, Horizon Forbidden West plus dem Burning Shore Addon. Horizon das Forbidden West sein. Ist jetzt. Das Addon ist der bessere zweite Teil. Ja. weil es kürzer ist. Horizon Forbidden West ist gut. Ich mag es mehr als den ersten. Vor allem mag ich Aloy mehr, weil Aloy kein wandelndes Fragezeichen ist, was in dieser Welt aufgewachsen ist, aber keine Ahnung von der Welt hat, sondern sie ist so schön sarkastisch, weil sie weiß, was im Hintergrund abläuft. Und alle Leute so, oh, hier und der Geheiligte hier. Und die steht daneben, ah, Gottes Willen, shut up. Super, großartig, so gefällt mir Aloy, so kann sie gern bleiben. Das Problem ist nur, der Forbidden West war zu lang. Es war viel zu lang. Es hat sich extrem gezogen. Ja, es hat sich extrem gezogen, vor allem gegen Ende. Burning Shore dagegen war ein schönes, knackiges DLC von ca. 10, 15 Stunden. Mit einer guten Story, einem guten Nebencharakter und meine Aloy und die Nebencharakter haben ordentlich rumgeknutscht am Ende, because yes. absolut, fand ich großartig. Kann ich auch, also ich würde sagen, Forbidden West kann man auch gut empfehlen, aber das Burning Shore lohnt sich auch auf jeden Fall zu spielen, das DLC. Dann das nächste ist endlich Fire Emblem Three Houses und zwar die Golden Deers. Mein Problem mit Fire Emblem Three Houses war folgendes. Ich habe Fire Emblem Three Houses angefangen und habe wieder aufgehört, es zu spielen und habe dann wieder angefangen und habe dann wieder aufgehört. Und das ständig. Wodurch ich alles vergessen habe. Ich habe die Mechaniken vergessen. Ich habe das Ausrüstungssystem vernachlässigt. Ich habe die Leute zwar trainiert, sie waren im richtigen Level, aber ich habe alles drumherum komplett vernachlässigt. Was dann Markus festgestellt hat, als ich bei ihm war und er sich das Ganze mal angeguckt hat. Fünf Minuten drauf geguckt und die ersten Fragen waren, warum hast du nicht ausgerüstet? Wann hast du deine Upgrades gemacht? Warum hast du sie so früh gemacht? Warum hast du die Klassen gewählt? Wieso hast du so wenig Cast-Klassen und eigentlich nur Nahkämpfer, Bogenschützen und so zwei Heiler? Ja. Ich genau. Wäre so gern dabei gewesen, als du seine Truppen inspiziert hast. Ich war, glaube ich, eine Stunde mit Ausrüstungswechsel und beim Schmied beschäftigt, weil er hat Geld ohne Ende gehabt, Ressourcen ohne Ende, hat aber noch niemals irgendeine Waffe geupgradet, umgebaut, verändert. Nope. Sich ein bisschen verteilt, die Ausrüstung so zu verteilen, dass du gegen jeden Gegnertypus irgendeine Waffe hast. Wie, bist du überhaupt bis ins Finale gekommen, Mann? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist so eins der Dinge, die ich immer schaffe in RPGs. Aus irgendeinem Grund schaffe ich es, komplett unterlevelt und mit beschissener Ausrüstung ins Ende zu kommen. Ins Ende zu stolpern. Wie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sehr schön ist dann in einer... Wie lange war ich da? 12 Stunden? 10, 12 Stunden? In einer guten 10, 12 Stunden Session haben wir es dann endlich geschafft. Ja, da hast du mir ganz stolz das Video auf WhatsApp geschickt, wo du die finalen Blow gemacht hast, ja. Ah, ja, den Rest hat... Das Video ist aber auch sehr lustig entstanden. Ja, weil ich hatte erst eigentlich... Acht Stunden hast du hingespielt zum Endkampf. Richtig, dann habe ich 2 Stunden Ausrüstung gewechselt, dann hast du es einmal selbst probiert. Dann habe ich dir zugeguckt, wie du es selbst probierst. Dann habe ich nochmal angefangen in den Kampf. Hab dir ein paar Empfehlungen gegeben und eigentlich den Controller weggenommen und den Kampf alle Ads erledigt, damit du nur noch beim Boss deine ganzen Truppen hast. Ja. Und dann habe ich dir den Controller gegeben und gesagt, jetzt bitte nur noch mit allen Casts draufprügeln. Und nimm die legendären Waffen. Die machen auch Schaden. Ja, und ich habe dann mit einem anderen Kumpel drüber geredet und er hat dann gesagt, er hat auch die Golden Deers am Anfang genommen. Und hat gesagt, du hast genau dasselbe gehabt wie ich. Du bist am Ende nur rumgestanden um den Typen und hast so gut wie keinen Schaden gemacht, also musstest du ihn einkiten, so du ganz keine Chance hattest. Ich fand die Aussage, die du hier bei mir getroffen hast, so geil. Er sitzt auf einmal dran, nachdem er den Kampf beendet hat. Boah, ja, ich habe den 4. schwersten Kampf in ganz Fire Emblem laut Statistik beendet. Laut Statistik, ja. Ich schaue ihn an, drehe mich um. Ich kenne allein 2 Kämpfe, die in 3 Houses schwerer sind. In den anderen Storylines. Ja. Auf jeden Fall habe ich es durchgespielt. Ob ich es nochmal anfange, ist eine nächste Frage. Ich glaube nicht. Man kann es noch dreimal spielen. Ja, ich weiß auf jeden Fall. Aber ich persönlich werde es vermutlich nicht nochmal anfangen. Aber der nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Absolut nicht. Fire Emblem 4 Houses ist ein sehr, sehr gutes Game. Nur ich persönlich werde mich vermutlich nie wieder da reinsetzen und mir das nochmal anschauen. Es ist halt jedes Mal knapp 30 bis 40 Stunden. Aber denk an die Dates. Ja, ich habe mein Liebling schon gedatet. Passt schon. Ist okay. Ja, aber das ist wie, du hattest jetzt eine. Und für die ganzen Mädels lohnt es sich, die Zeit zu investieren. Die reicht, ist okay. Sie ist meine Kriegerprinzessin, das passt. Das Problem ist, ich habe die ganzen Namen nicht mehr drauf. Ich habe das Löwenhaus gehabt mit Dimitri und hatte dann die eine blonde Schwertkämpferin, die am Ende die Haare so oben hatte und die war toll. Ah, Dimitri. Das war ein brutaler Motherfucker gegen Ende. Der Typ ist nach den Timeskips so insane stark. Abartiger Motherfucker. Wenn du dann nämlich die Löwen spielst, der ist da auch so stark. Der kann ganz alleine die Karten leer wipen. Das ist nicht mehr witzig. Ja. Das ist brutal. Wie gesagt, also vielleicht irgendwann mal, aber ich sehe mich das nicht in weiter Zukunft nochmal spielen. Aber ich will noch hier, Mercedes-Sü daten. Ich habe es auf Japanisch gespielt, dann haben sie Mercedes genauso ausgesprochen und ich liebe es. Ja, Mercedes-Sü. Die ist bei mir noch recht weit unten. Ich habe eine Schwäche für diese schüchternen Anime-Mädchen. Ja, aber es gibt da so viele tolle. Ich habe erst die Bogenschützin gedatet. Dann habe ich die Bernadette, oder? Hieß sie so? Ich glaube, Bernadetta war die eine und die andere, die eigentlich eine Reiterin war, die ich zur Bogenschützin gemacht habe, ist die Rothaarige, die Stefan, glaube ich, gedatet hat. Mhm. Das war ja, Nummer 2. Die meisten mögen Bernadetta, gedatet, weil sie halt genauso introvertiert ist wie wir. Die will eigentlich gar nicht raus aus ihrem Zimmer, wenn sie nicht muss. Genau. Dann habe ich als drittes die Axtkämpferin gedatet. Hilda. Und bei meinem Gott, Hilda, Run mit mein Dimitri... Tank. Habe ich Dimitri gedatet. Oh. War gar nicht schlecht und es war halt der langweilige Run, weil du hattest Dimitri und dann war nach dem Timeskip einfach. Ja, du kannst ja ihn alles machen lassen. Ausgerüstet, ist halt fertig. So. Dimitri, geh mal vor, das sind 6 Gegner. Jawohl, Schatz. Ja, da ist halt wirklich so. Nach dem Timeskip brauchst du keine Strategie mehr. Du musst nur ihn als Speerspitze vorne hinstellen und ein paar Backup. Ja. Aber hinterher schicken. Stefan hat es mit einem Satz genau beschrieben, wie sich das Spiel dann angefühlt hat. Schatz, erledige das mal bitte. Ja, ist ja wirklich so. Jawohl, Hasi. Nice. Dann habe ich durch eine wundersame Ankündigung angefangen, Alan Wake durchzuspielen. Ich frage nicht, wie du welche Ankündigung, und das kommen wir später noch. Alan Wake ist bis heute eins meiner absoluten Favorite Games of all time. Es ist, die deutsche Sprachausgabe ist absolut herrlich scheiße. Die ist so scheiße, dass sie einfach zu dem Game passt. Es ist so wunderschön. Das Game ist meine Sache ist immer noch groß. Es hat seine Probleme, ja. Vor allem das Kampfsystem ist fürchterlich. Das Ausweichsystem ist immer nur grauenhaft. Aber dennoch, das Spiel ist immer noch geil. Dann habe ich gespielt das erste Random Game der Liste. No More Heroes 3. Nachdem ich No More Heroes 1 und 2, ich liebe die Teile. Und da habe ich endlich die Chance gehabt, No More Heroes 3 zu spielen, weil sie günstig war im PSN Store. Ich habe es geliebt. War das bekloppt? Leck mich am Arsch. Das war eins der bescheuertsten Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Aber Alter, hat das Spaß gemacht. So Aliens, die Welt übernehmen, umzubringen. Alter, war das dumm. Aber war das herrlich. Typisch No More Heroes halt. Und dann habe ich durchgespielt A Plague Tale Requiem. Den zweiten Teil von der Plague Tale-Reihe, den mir Markus letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hat. Der war... Holy shit, war der gut. Der war besser als der erste Teil. Das sagen aber auch alle. Ja. Der ist... abartig gut. Er ist so gut. Also wirklich. Ich kann beide empfehlen. Der erste ist ein bisschen nervig wegen Hugo, aber normal. Im dennoch, zweiten ist es auch viel realistischer, finde ich. Im zweiten da ist es realistischer. Eine Wache ja, 10 cm neben dir und Hugo. Alicia! Alicia! Ja, ja. Amicia. Mit dem M. Ich habe immer Alicia verstanden. Nee, Amicia. Dennoch sehr, sehr geil. Der zweite Teil ist unglaublich geil. Wieder richtig brutal, richtig, richtig krass, was da wieder für Sachen passieren. Im Hintergrund, hey, hier auch eine schöne Stadt. Oh, hier ist ja alles super. Und dann kommst du in den hinteren Teil. Tod, Ratten, Verderben, Leute, die dich umbringen und Es ist eine emotionale Achterbahn, dieses Game, aber es ist so, so gut. Absolute Empfehlung. Wie der erste, nur besser. Ja. Dann habe ich durchgespielt, an einem Tag, Baldur's Gate 1, weil ich wissen wollte, wie die Story von Baldur's Gate 1 ist und ich das noch nie durchgespielt habe, habe das Spiel auf Geschichte gesetzt und bin durchgelaufen. Und ich muss sagen, Baldur's Gate 1 dafür, dass es so alt ist, hat es immer noch eine verdammt gute Story. Es empfiehlt sich aber auch wirklich, alle Nebenscheiß zu machen. Habe ich gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe ungefähr 19 Stunden gespielt an einem Tag. Ist das auf Geschichte so easy? Ja, du kannst komplett durchlaufen. Weil ich überlege gerade. Du stirbst nicht. Wie willst du innerhalb von 24 Stunden, wenn du alles machst, Baldur's Gate 1 durchspielen? Du stirbst nicht. Du brauchst mehr als 24 Stunden. Nein, weil du auch deinen Charakteren nicht groß Befehle geben musst. Du hustest die Gegner auch so um. Nein. Du Ach rennst so. Durch und klopfst die Gegner nieder. Also jeder, selbst mein Magier hat ein Schwert in der Hand. Wir haben alles kaputt geprügelt. Kein Stress. Also nicht strategisch ausrüsten. Nein. Du läufst einfach nur durch und prügelst alles kaputt. Mehr machst du nicht. Du kannst nicht sterben, alles ist super. Wirklich mal ein Story-Mode. Ja, wenn du die Story... Ihr habt ja gesagt, ich habe so Story-Modus gespielt. Wenn du die Story erleben möchtest... Das komplette Gegenteil vom einfachen Modus von Baldur's Gate 3. Richtig. Ja, genau. Da brauchst du noch strategisches Denken, aber hier läufst du einfach nur von A nach B und prügelst alles kaputt. Und so habe ich das Spiel durchgespielt. Und aber das nur war am Anfang. Ja, aber ich wollte halt die Story wollte ich halt erfahren, wie die Story ist. Und so habe ich halt die Story erfahren. Dann habe ich Like a Dragon Ishin durchgespielt, aber schon geredet. Dann habe ich endlich nach all den Jahren geschafft, Mario und Rabbids durchzuspielen. Den ersten Teil. Ich finde den ersten Teil besser als den zweiten. Den zweiten Teil habe ich ja nur angespielt. War auch viel anspruchsvoller. Vor allem das Ende war anspruchsvoll, wobei ich es am Ende hingekriegt habe, dass die Gegner den Endboss erledigt haben. Ich habe die Gegner leben lassen und die mit ihren fetten Riesendingern haben auf den Boden ständig gehauen oder sind ständig in Richtung des Gegners gelatscht und haben im Prinzip den Gegner selbst getötet in den Endboss. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Ich fand das Spiel klasse, den ersten Teil. Wirklich gut. Der Humor war lustig, war gut gemacht, hat Fun gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Dann habe ich durchgespielt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, Spider-Man Remastered und Spider-Man Remastered, die Stadt, die niemand schläft, hintereinander, beide wieder auf der PlayStation 5. Also die Remastered-Version. Die 4er-Version ist immer noch, eigentlich nur wegen Gesicht, wenn ich die niemals verkaufe. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dem Spider-Man das Tom Holland-Gesicht zu modellieren, gehört erschossen. Der erste hat so viel besser gepasst. Ja, dennoch, es ist ein geniale Spider-Man-Game. Eins der besten Spider-Man-Games, die ich je gespielt habe. Und die Stadt, die niemand schläft, ist genauso lang wie das Hauptgame. Es sind großartig. Es sind drei DLCs gewesen, die auch genauso lang sind. Absolut fantastisch. Dann das zweite random Game auf der Liste: South Park, The Stick of Truth. Ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten über South Park. Dann haben wir beide über Stick of Truth geredet. Dann habe ich gesehen, es ist im Ami-Store in der Uncut-Fassung erhältlich für $2. Also habe ich es mir mal eben geleistet und da durchgespielt. Hatte ich lange nicht mehr gemacht. Aber Stick of Truth ist halt eins der besten Rollenspiele, die je gemacht wurden. Are you sure your name is Duschbeck? Ah, so Duschbeck. Großartig. Wenn du den Namen gibst. Willst du wirklich Vollidiot heißen? Nein! Also willst du wirklich Vollidiot heißen? Nein! Also ist dein Name jetzt Vollidiot. Das Schöne ist ja, wenn du kannst das beschleunigen, kannst deinen Namen schon eingeben, Duschbeck oder Vollidiot. Und dann sagst du, oh, wir skippen das, hervorragend, kriegst du gar ein Achievement für. Ja, lol. Oh Gott. Das ist super. Dann habe ich gespielt Control, wegen einem bestimmten Game, was angekündigt wurde. Ich frage mich auch wegen welchem. Control mit den beiden DLCs ist Control. Ich liebe Control. Control ist ein absolutes, großartig, fantastisches Videospiel. Hat bestimmt nichts mit dem Charakter zu tun, der im DLC aufgetaucht ist. Überhaupt nicht. Nein, der ist ja nicht aufgetaucht, der wurde nur erwähnt. Überhaupt nicht, dass es irgendwie, was man das zu tun hat oder so. Ich finde, Control ist eins der wenigen Metroidvanias, die ich tatsächlich gerne spiele. Es ist ein 3D-Metroidvania, absolut. Eines der wenigen Metroidvanias, die ich nicht gerne spiele. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Story, ich liebe die Charaktere, das Kampfsystem, darüber lässt sich streiten, das ist ein Shooter. Ein Shooter, wo du halt Sachen mit Telekinese durch die Gegend schmeißen kannst. Später kannst du noch fliegen und so weiter. Es ist völlig wahnsinnig, es ist von Remedy und es ist meines Erachtens eines der besten Games, die ich hier gespielt habe. Danach hinterher kam direkt Spider-Man Miles Morales. Ich liebe Miles Morales. Ich liebe die Welt, vor allem, dass es das New York im Schnee ist. Ihr wisst, Schneelevel, das Schneelevel. Ist. Ich und Schneelevel, das ist eindeutig was für mich. Schnee macht für Stefan das, alles besser. Gott. Ja, direkt nochmal auf Platz. Das letzte Rotz-Game, aber in einem Schneelevel. Ja, Rise of Kong, aber hey, es hat jetzt Schnee. Nee, nicht mal dann. Nicht mal dann. Wobei ich sagen muss, ich habe Spider-Man Remastered und die Stadt, die niemand schläft, zu Beam, Miles Morales, Spider auf Platin nochmal gespielt. Because why not? Danach habe ich gespielt Evil West. Das ist so ein Game, das spielst du einmal und danach nie wieder. Ja, es ist im Endeffekt so ein Relikt. Das ist so ein Spiel, das eigentlich auf der 360 rausgekommen wäre von seiner Art her. Ja, das ist so ein 360 PlayStation 3 Game, ein verlorenes. Storytechnisch völliger Bullshit. Kämpfen unglaublich dämlich. Du läufst im Prinzip in Schlauchlevels lang, hast so Abbiegungen, die dir aber nichts bringen. Und ansonsten kann ich wirklich sagen, einmal spielen, nie wieder. Es ist nicht noch mehr wert, nochmal durchgespielt zu werden. Vor allem, es ist ausgelegt dafür, dass es zu zweit spielst, weil es an manchen Stellen ganz schön unfair ist. Obwohl ich es auch leicht gespielt habe, weil das Spiel ganz schön unfair an manchen Stellen. Und da kannst du wirklich sagen, ja, einmal, nie wieder. Dann. Als nächstes dann ein ganz frischer Run plus DLC, Cyberpunk 2077. Und nachdem es endlich fertig gepatcht wurde nach 4 Jahren, endlich in der 2.0-Version angekommen ist und ich das DLC dann auch gespielt habe. Das DLC ist großartig. Du bist im Prinzip ist ein Spionage-DLC im Cyberpunk-Universum mit Idris Elba. Sehr, sehr gut gemacht. Die haben das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, finde ich persönlich. Weil ich hasse den Nahkampf in dem Game. Finde ich absolut kacke. Ich mag den Nahkampf in dem Game nicht. Der Nahkampf in dem Game ist scheiße. Und der komplette Skillbaum ist umgebaut und komplett neu gemacht worden, hauptsächlich auf Nahkampf. Oh, yay. Ja. Du hast Waffen. Normalerweise hast du Waffen gekriegt von Gegnern, die du dann aufgesammelt hast. Du kriegst zwar auch noch Waffen von Gegnern oder von speziellen Gegnern. Ansonsten hast du keinen Loot mehr im Game. Ist jetzt so, why? Warum? So habe ich irgendwann nur noch zwei Knarren gehabt, die ich benutzt habe. eine Schrotflinte und ein Revolver, weil das die stärksten Waffen im Game waren. Du konntest sie nicht mehr aufrüsten, weil du legendäre Waffen nicht mehr ausrüsten konntest. Weil das, den Perk haben sie dir genommen. Es ist ein bisschen schlecht umgebaut, finde ich persönlich, für meinen Spielstil. Also ich mag zum Beispiel das Waffensystem fand ich gut. Das haben sie halt umgebaut, weil sie sich mehr auf Nahkampf konzentriert haben. Warum auch immer. Keine Ahnung, wieso. Dennoch, von dem, was ich jetzt gespielt habe, ich habe einen komplett neuen Run gemacht, plus DLC, das waren 70 Stunden. 70, 75 Stunden. Wow. Mit DLC. Da war ich aber auch ziemlich schnell durch, muss ich zugeben. Und ich habe alles gemacht. Also wirklich jede Nebenquest und bei jedes, 70 Stunden. Jede Nebenquest, so jedes Ende. Und das DLC-Ende ist das zweitdepressivste Ende, was du dir hast vorstellen können. Jesus Christ. Aber es war gut. Dennoch, es war qualitativ gut. Dennoch, ich freue mich, dass sie sich endlich auf was Neues konzentrieren. ja, es wird Zeit. Danach ein weiteres meiner Honorable Mentions, und zwar Assassin's Creed Mirage. Es war ein gutes, sehr, sehr gutes Assassin's Creed. Storytechnisch meh. Spielerisch endlich wieder wie die Alten. Endlich wieder wie die Alten und kein überdimensionales Rollenspiel wie in den letzten drei Teilen. Pseudo-Rollenspiel, richtig. Mit Ausrüstung und so ein Schwachsinn. Hast du das zwar auch noch drin gehabt? Ja, aber nicht mehr so dermaßen verstärkt. Ich fand Mirage richtig gut. Ich hatte mega viel Spaß mit dem Schleichen wieder. Es hat endlich wieder was mit Assassinen zu tun gehabt. Ich fand Mirage richtig geil. Ich finde es großartig. Für jeden Assassin's Creed-Fan wie mich, wir haben uns drüber gefreut. Wir finden es super. Dann habe ich auf der Switch ziemlich schnell durchgespielt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Gothic Classic. Falls ihr euch erinnert. Ja, inhaliert. Ja, ich habe Gothic installiert. Ja, ich habe es jetzt durch. Es ist Gothic, ich bitte euch. Ich habe es installiert, es ist scheiße programmiert. Spielt es nicht, ich habe es durch. Ja. Also Gothic 1 ist eine Katastrophe gewesen auf dem Ding am Anfang vor den zwei Patches. Ja, inzwischen soll es ja ganz rund laufen. Inzwischen läuft es ganz rund, ja. Dennoch, davor war es eine absolute Katastrophe. Wobei es ziemlich witzig war, wenn dich die Goblins einfach nur gejudged haben und wenn du sie K.O. geprügelt hast, das war ziemlich witzig. Die haben die einfach nur angeguckt, während du ihnen das Schwert in den Bauch gerammt hast. Nach dem Motto, why? Why? Das fand ich super. Ist ein richtig Gothic. Schönes Oldschool-Rollenspiel, ja. Es ist ein wunderschönes Oldschool-Rollenspiel. Und wenn du erst das Spiel... Das Problem war bei mir, ich wusste noch genau, was ich tun muss und wohin ich gehe. Also ich habe alles noch gewusst. Es war so schön. Es war so schön, mal wieder ein altes Piranha Bytes Game durchzuspielen. Hat sich absolut gelohnt. Kann man jetzt auch wunderbar dann halt nachholen. Und das Schöne ist auch, der Marvin-Modus funktioniert. Das heißt, wenn du keine Lust hast, das Spiel richtig zu spielen oder wenn du sagst, es ist dir zu schwer... Und du möchtest gerne das Spiel erleben, Tastatur ran, B, Marvin B, F2, Cheat Gott, dann fertig. Viel Spaß. Ich empfehle es so. Ohne Scheiß, ich empfehle das wirklich so, wenn es einem zu schwer ist. Ich habe so durchgespielt und ich habe so gemacht, wie früher immer beim Endkampf, 1000 Skelette beschworen, mich einmal angreifen lassen, im Kreis rennen. Die Skelette machen das schon. Die Skelette machen das schon. Ah, ah. Das hat funktioniert. Was ist denn die Alternative, der Marvin-Mode? Marvin-Mod wäre die Alternative, ja, aber ich habe es mit den Skeletten gemacht, wie damals. Einfach alles an Beschwörungen, an Skeletten gekauft und behalten. Ist es auch abgestürzt? Hä? Nee, ist es nicht. Ist es auch abgestürzt? Der PC damals ist abgestürzt, ja, aber die Version lief ganz gut. Hatte ein, zwei Abstürze vor dem Patch, aber ansonsten lief es echt gut. Kann ich auch nur empfehlen. Gothic 2 übrigens auf dem Ding, die Classic-Version läuft spitzenmäßig. Richtig gut. Kann ich auch absolut nur empfehlen. Dann habe ich endlich beendet Hitman Season 1 bis 3. Gott, ich liebe dieses Game. Ja, Hitman ist Hitman. Ich liebe diese Games. Ich finde die bis heute absolut fantastisch. Jede möglichen verschiedenen Arten, dein Ziel zu erledigen. Ich bin ein riesengroßer Hitman-Fan und ich freue mich schon, wenn die endlich mehr zu dem James-Bond-Spiel rausrücken, was sie machen. Die IO Interactive. Oh, das wird. Es wird so gut. Hier ist halt nur schön, dass es immer heißt, wir sind fertig mit Hitman. Da kommt kein Hitman mehr. Und irgendwann kommt doch wieder eins. Ja, dann komm, ja, wir machen kein Hitman, wir sind damit fertig. Mhm. Ja, ja, von wegen. Aber sie haben bewiesen mit 1 bis 3. Das sind die besten Beispiele für Games, die noch laufen. Wie heißen die Games? Live-Service Games? Live-Service Games, tatsächlich. Du kriegst Unmengen an Free Stuff. Du kriegst Unmengen an neuen Herausforderungen und so weiter, kriegst du reingepatcht. Du hast zum Beispiel ein Level, was in Paris spielt, wurde komplett umgebaut für Weihnachten. Da drin schneit, der Weihnachtsmann taucht auf, den du umbringen kannst und seine Klamotten klaust. Harry und Marv laufen durch die Gegend und klauen Sachen. Fantastisch. Überall ist es so gut. Frohe Weihnachten, du widerliches Stinktier. Und ein schönes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Liebe es. Absolut mega fantastisch. Kann ich echt nur empfehlen. Also ich liebe das. Vor allem mit Season 3 ist Season 1 und 2 mit eingebaut. Das heißt, du hast eine komplette Geschichte. Die Story ist für ein Hitman-Game völlig in Ordnung. Aber das Spiel ist es, dass es macht. Ja, Hitman hat man noch nie für die Story gespielt. Nee, aber dennoch ist es so gut. Dann das letzte Random-Game, was ich dieses Jahr durchgespielt habe. Stubbs the Zombie. Markus erinnert sich. Don't eat my brain. My brain. Oh Gott. Oh. Furchtbar geil. Es war nie lang, aber es war super witzig und gut. Es war nicht lang, es waren nur 8-9 Stunden lang oder so. Aber pure Unterhaltung dafür. Aber pure Unterhaltung. Du bist halt ein Zombie, der in dieser. Du wachst in so einer Welt auf, wo sich die 50er die 2000er vorgestellt haben. So eine Art Fallout-Zukunft. Und alles ist atombetrieben und so weiter. Und dann wachst du als Zombie auf, ja, und dann beginnst du halt Leute zu fressen. Und baust du deine Zombie-Armee auf. Es ist völlig dämlich. Einer der Boss-Fights ist gegen einen Police Commissioner, wo du ein Dance-Battle gewinnen musst. Super. Großartig. Dance-Battle, Bro. Es ist so dumm. Ja, es ist völlig wahnsinnig. Und am Ende danzt der Commissioner so schnell, dass er das Munitionslager danzt und mit seinen Dancen Funken auslöst und alles in die Luft jagt. Es ist so dumm. Herrlich. Herrlich dämlich, dieses Game. Liebe es. War gar nicht so einfach, wie ich dachte, gegen Ende. Da habe ich komplett verstanden. Wie habe ich das damals durchgespielt? Ich habe es dann durchgeschafft. Jünger. Ja, ich war jünger. Ich habe es dann durchgeschafft an einem Tag. Also ich fand es mega gut. Und dann zu den letzten beiden Games. Eins davon ist noch auf meiner Liste der Honorable Mentions. Und zwar Like a Dragon Gaiden. Ist ein großartiges Yakuza-Game. Was man gespielt haben muss, um den neuesten Teil zu verstehen, der jetzt dann rauskommt. Wenn du Gaiden nicht durch hast, ich würde tatsächlich empfehlen, holt euch Gaiden, spielt Gaiden durch und danach versteht ihr auch die Story zu Teil 8, warum dann urplötzlich Kiryu in Teil 8 auftaucht. Die schaffen es einfach nicht, Kiryu in Ruhestand zu schicken. Das werden sie vermutlich mit dem neuen, mit Infinite Wealth. Sagen sie. Mal gucken. Er hat auf jeden Fall. Wie oft haben sie es schon gesagt, dass sie ihn in Rente schicken? Mit Teil 6 haben sie gesagt. Nee, mit Teil 4 haben sie gesagt, wir schicken das Spiel in Rente, machen Dead Souls und das war's. Dead Souls war scheiße. Oh, wir machen noch Teil 5 und 6. Also sie graben ihn immer wieder aus. Nee, im Prinzip ja, aber diesen Teil hat er wirklich extrem graue Haare. Er sieht aus wie so ein. Wie so ein Popstar-Sänger irgendwie. Sehr weird. Ja, eben hindert es dann nicht. Es hindert keinen dran, ihn noch 2-3 Teile zu behalten. Ja, das Problem an den Teil bei mir leider sein, ich werde den Infinite Wealth auf Japanisch spielen, weil die englische Sprachausgabe, die jetzt erschienen ist für Gaiden, ist Katastrophe. Was auch immer da passiert ist, aber der deutsche Sprecher von Kiryu ist, der englische Sprecher von Kiryu ist der schlechteste englische Synchronsprecher, den sie sich haben holen können für die Figur. Also sie sind alle off. Also werde ich dann wohl Infinite Wealth. Obwohl ich dann Dings vermissen werde, Ichiban, die englische Stimme, werde ich dann das Spiel wohl übel auf Japanisch spielen, weil das trickst du nicht. Außer es kommt eine Mod raus, wo Kiryu auf Japanisch spricht und der Rest auf Englisch, da habe ich nichts dagegen. Ansonsten, nein. Also es ist Like a Dragon Gaiden, fantastisch. Ich habe gegen Ende geheult wie ein Schlosshund. Kann ich nur empfehlen. Großartiges Game. Richtig gut. Meines Erachtens besser als ich. Dann als letztes Game, was ich vor ein paar Tagen durchgespielt habe, war Little Miss Fortune. Little Miss Fortune ist ein sehr gutes Adventure. Eine Art Adventure. Ist mehr so ein Rumlauf-Game. Ist es eine Art? Ist es ein bisschen Adventure-mäßig? Sehr gut erzählt. Unglaublich abgefuckt. Und man spielt ein kleines Mädchen, das durch die Gegend läuft, eine Stimme hört und durch die Gegend läuft und Yikes forever, sagt zum Beispiel. Und zum Beispiel sieht es ein totes Hündchen und bestreut es mit Glitter, damit es wieder fröhlich ist. Es ist, what the fuck. Es ist großartig. Und das Ende war mein Mund steht offen für ungefähr eine halbe Minute und dachte mir so, ach du Scheiße. Das war Little Miss Fortune, kann ich auch nur empfehlen. Es ist nicht lang, es ist dennoch ein sehr, sehr schönes Adventure. Und das war meine Games, die ich durchgespielt habe, die ich euch sagen kann, ohne die Dinge zu sagen, die auf der Liste sind. Holy moly, haben wir viel gezockt. Wow. Holy moly, haben wir viel gezockt. Ich habe gerade live nochmal meine Liste verändert, weil ich festgestellt habe, eigentlich wäre Ishin bei mir drauf gewesen. Ich habe nur so viel schon hin und her gestrichen, dass ich es überlesen hatte. Also es ist schon krass, wie viel wir dieses Jahr gespielt haben, auch wenn ich wieder mal der Auslöser war. So wie es aussieht. Nächstes Jahr mache ich da nicht mit, weil... Weil das geht. Es geht einfach nicht. Ich habe noch so viel in anderen Spielen vor und ich kann nicht nur die neuen Spiele spielen. Ja, ich habe ja auch nicht nur neue gespielt, ich habe auch alte Sachen gespielt, aber dennoch, es ist halt... ich bin halt einer, der halt die neuen Sachen interessiert, sich die neuen einfach kauft und sie einfach durchspielt, ist klar. Aber ich spiele auch alte Sachen durch. Und da ist halt, da würde ich auch tatsächlich sagen, wenn ihr nächstes Jahr das nicht so machen wollt, dann sagen wir einfach die Games, die wir dann durchgespielt haben, auch wenn sie dann nicht neu waren, kommen dann auch auf unsere Liste. Würde ich dann sagen. Ja, schauen wir mal einfach, wie das nächste Jahr läuft, weil... Wir sagen jetzt, wir machen es nicht, dann schickt der Erste im neuen Jahr, hey, ich habe Final Fantasy das neue Remake durchgespielt oder Rebirth durchgespielt und dann geht's wieder los. Mit ÖA Rebirth. Ja. Rebirth. Ich weigere mich, den Titel mir zu merken. Völlig okay. Aber ich sehe, ja, aber es ist halt so, wie es hat ja letztes Jahr damit angefangen, dass Stefan halt alle 5 Minuten ein Spiel durchgespielt hat. Und hier habe ich noch ein Spiel durchgespielt. Und hier habe ich noch ein Spiel durchgespielt. Das war der Wahnsinn. Wie ich letztes Jahr schon im Podcast gesagt habe, da fühlt man sich so in Anführungszeichen ein bisschen schlecht, wenn man da nicht selber zumindest ein bisschen hinterherkommt. Oh, Jungs, ich werde euch auch nächstes Jahr wieder schöne Bilder schicken, wo ich sagen muss: wieder eins durch. Ich glaube immer noch, dass du irgendwo die Cybertechnologie für dich entdeckt hast und dich zum Cyborg transmutiert hast. Ja, damit er nicht mehr schlafen muss. Ja. Weil wenn allein schon 8 Stunden am Tag fehlen für Schlaf. Jetzt sag mal, du hast vorher gesagt, du hast in 19 Stunden ein Spiel durchgespielt. Ja, hatte ich frei. Das wäre für mich rein schlaftechnisch nicht möglich, weil ich möchte 6 bis 8 Stunden schlafen. Da hatte ich frei an dem Tag, ich hatte Zeit. Selbst dann möchte ich 6 bis 8 Stunden schlafen. Und dann bleiben schon keine 19 Stunden übrig. 2-3 Stunden Schlaf reichen nach der Arbeit. Ja, ich schaff das nicht mehr. Also ich bin keine 20 mehr. Ich brauche mindestens 5, sonst spüre ich das auch. Ich bin jetzt 36. Ich pack das eigentlich auch nicht mehr aus. Irgendeinem Grund schaffe ich es dann trotzdem. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Ja, weil du deinen Job selber. 5 Uhr geweckt. Nicht 100% geistig anwesend sein musst. Doch, muss ich. Und dein Job, der deinen Schlafrhythmus eh schon zerstört hat. Ja, auch wieder wahr. Ich meine, ich werde regelmäßig um 5 Uhr morgens geweckt, weswegen ich meine Schlafenszeit danach richte. Du hast eine Ausrede, du hast eine Tochter. Ja. Also du hast ein Kind, wo du keine Chance hast, länger wach zu bleiben. Du musst deinen Schlaf nehmen, den du hast, den du kriegst, ansonsten hast du keine Chance. Aber selbst dafür ist verdammt viel mit fast 50 Games. In einem Jahr. Das ist fast jede Woche ein Spiel. Also noch 4 Games und ich hätte jede Woche ein Spiel durchgespielt. Ja, ich habe ja alte Bilder gefunden gehabt. Ich habe Jürgen, pass auf. Ich habe den alten von 2020 habe ich den Jahresabschluss-Dings gefunden von der PlayStation. Mhm. Und da stand drauf 1405 Stunden. Das war in dem Jahr habe ich da war ich sehr oft daheim, unter anderem wegen Operationen und so weiter. Da war ich scheiße oft zu Hause. Und jetzt mit einem Vollzeitjob habe ich es trotzdem geschafft, 1175 Stunden zu spielen dieses Jahr. Ja, aber in dem Jahr, wo du viel zu Hause warst, war auch viel. Ich habe keinen Bock, jetzt was zu spielen. Ich habe erst einen Killer von 60 Stunden durchgespielt. Ja. Und es blieb halt dieses Jahr aus, weil ständig, wenn du sagtest, boah, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock zu zocken, pling, oh, Stefan hat wieder was durchgespielt. Ja. So ist es also für euch immer angekommen. Oh Gott, der hat schon wieder was. Wie macht er das? Ja, richtig. Deswegen ist die Cyborg-Theorie echt nicht weit hergeholt. Ich unterstütze diese Theorie. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Jufens. Bubi-Bub. In Wahrheit macht er mit uns gerade den Podcast und hat sich so zwei Arme angebaut. Parallel auf Switch und Playstation. Wer sagt denn, dass das er nicht Lügen, die ganze Zeit noch zockt, Täuschungen. Während wir reden? Das sind Lügen, Täuschungen. In deinen Träumen vielleicht. Auf jeden Fall, das waren unsere Listen an Games, die wir durchgespielt haben. Das waren ganz schön viele, muss ich zugeben. Ja. Krass. Wir haben, man merkt doch, wir haben relativ die gleichen Geschmäcker irgendwie. Ja, jeder hat so leichte Präferenzen, aber am Ende des Tages ist es sehr ähnlich, ja. Was man auch, ja, glaube ich, noch viel stärker merken wird auf der Liste. Da bin ich aber jetzt dann gespannt, ob man es merken wird. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich danke euch, ihr beiden, dass ihr hier wart und mir über die Spiele geredet habt, die wir dieses Jahr durchgespielt Jederzeit. Haben. Jederzeit. Immer wieder gerne. Und damit verabschieden wir uns in den zweiten Teil des Ende des Jahrescasts und freut euch, Freunde. Das werden Überraschungen und Wahrheiten. Alles klar. Bis dann. Macht's gut.